wo der ist. Johnny ist nämlich ein Mensch und Menschen müssen eben ab und an mal auf Toilette gehen. Sollte man ja nicht glauben. Man hält ihn ja immer für so eine Art Independent Gott hinter Mikrofon. Aber denkst du, der Junge muss auch pullern. Großartig. Das ist schön. Und da kommt aber schon sichtlich erleichtert. Hi Johnny. Bist du mit Strohhalm auf Klo gegangen? Ja. Hm, naja, gut. Siehst du, ich höre direkt manchmal so dazu. Was? Ich höre manchmal so dazu. Ja, kurz bevor deine Sendung startet, weil du da hier hochastest und hier ein Radio alles irgendwo. Nee, stimmt nicht, im Auto. Ich dachte, weg mal wieder ein bisschen meinen Kollegen Häusler anhören, was er so zu sagen hat. Und hast du was gelernt aus Australien? Das wird alle totaler Mund schuppert. Australien. Siehst du, und woran erinnert dich das dann? Woran soll mich das erinnern? Weiß ich nicht, frag mal, das ist so ein Assoziationsspiel. Weiß ich nicht. Raue Lippen soll man küssen? Ja, gut. Assoziation ist. Das ist einer der tollsten Schlager. Das war der erste Schlager, den ich mit dir gesungen habe. Rote Lippen soll man küssen. Ach echt? Denn zum Küssen sind sie da. Das war ich so 5, 6 und habe echt die Überlegung in mir gehegt, irgendwie, ob ich nicht vielleicht Schlagersänger werden sollte, weil ich so toll singe. das hat sich aber ganz schnell gegeben bei mir. Man kriegt doch oft einen falschen Eindruck, wenn die Musik zu laut ist und man so leise vor sich hin singt. Man hört seine eigene Stimme im Kopf ja doch anders und auch besser oft. Aber wie bist du denn zum Singen gekommen, Johnny? Das ist ja wirklich interessant. Also ich meine, wenn ich mir das jetzt irgendwie überlege, dass ich mich irgendwie auf die Bühne stellen sollte und singen zum Beispiel, ist für mich unvorstellbar. Also gerade das erste Mal, wie kommt man da hin? Na, man geht da hoch und... Naja, das schon klar. Wie ich da hingekommen bin, ist doch klar, Punkrock. Ich meine, mit Punkrock, wo irgendwie, die konnten ja auch nicht richtig singen. Also das, was ich in den 70ern gehört habe, so, weiß ich nicht, Sweet, T-Rex, dann Queen und so eine Sachen. Oder Kiss, da wäre ich natürlich nie auf die Idee gekommen zu singen, obwohl das schon immer, also war schon immer eine Möglichkeit, die irgendwo so ganz hinten im Kopf dachte man schon so, es muss schon ein geiles Leben sein. Man gründet also eine Band und dann übt man dreimal. Ja, aber das Wichtige war Punkrock, dass da Leute auf der Bühne standen, die das auch nicht konnten und die gesagt haben, ey, wir wissen, du kannst es nicht, aber du kannst es trotzdem machen einfach. Ja. Und da ging es ja eher ums Rausschreien und die ersten, am Anfang war das ganz fürchterlich. Ihr habt aber vorher erstmal schon so geübt, bevor du auf die Bühne, oder seid ihr gleich auf die Bühne gerannt? Nee. Naja. Und gleich rumgepunkt, wie die bekloppt? Na, richtig geübt eigentlich nicht. Also wir haben schon ein paar Mal so im Übungsraum gestanden und gespielt, aber eigentlich ging es schon mit dem ersten Übungsraumtreffen, wo alle tatsächlich da waren, ging es schon darum, hat schon jemand einen Auftritt klar gemacht. Ja. Und hast du da ein bisschen so Blockade gehabt ganz am Anfang, jetzt also dann ans Mikrofon zu gehen und rumzuschreien, oder war für dir völlig selbstverständlich? Nee, das war eigentlich selbstverständlich, aber das klang schon ziemlich blockadenmäßig. Ja, das glaube ich gerne, aber für dich nicht. Nur für die Zuhörer. Ich fand es ganz großartig. Und kennst du so Situationen auch, dass es einem peinlich ist, irgendwie zu singen, wenn andere Leute dabei sind? Doch, so im Privaten kennst du das noch, oder? Na, das ist das Komische. Auf einer Bühne habe ich damit überhaupt kein Problem, in so ein Mikro reinzubrüllen. Aber wenn du jetzt sagst, sing mal was vor, dann fände ich das schon doof. Ja, und aber jetzt... Weil du versteckst dich ja hinter dem Krach, den die Band macht. Und so zu Hause singst du da manchmal? Ja. Ja, wenn du alleine bist, oder darf da noch jemand im Zimmer sein? Nee, manche Leute dürfen im Zimmer sein. Und singst du dann jetzt, sagen wir mal, bloß also Songs mit, wenn man also so Radio anhat oder Platte oder so CD drin? Nee, ich singe die eigentlich eher, wenn ich gerade nichts im CD-Player habe. Also, dann singst du richtig, singst du für dich so hin? Ja. Und auch ganze Lieder oder so einzelne Zeilen? Ihr könnt ja immer nur Foxy Lady, mach auch dann immer nur Hey Joe. So. Naja, nee. Ja, aber bei mir also beschränkt sich wirklich darauf. Na, oder mal, dass man so Songs mitsingt. Na, schwierig ist immer, wenn man den Text nicht weiß, findest du nicht? Also wenn man so mitsingt und dann weiß man Texte, dann kommt so ein Foxy Lady. Ich weiß ja nie Texte. Also selbst wenn ich Songs so 100 Mal gehört hätte, ich könnte jetzt nicht mal einen PJ Harvey Song von vorne bis hinten mitsingen. Na, oder irgendeinen Hendrix Song. Musst du mal besser zuhören. Ah, meinst du? Ja. Voodoo Child? Zum Beispiel. Da könnte ich auch nicht mitsingen. Komisch. Wie fängt ein Foxy Lady an? Frag mich nicht. Ehrlich, ich bin da voll doof. Also ich habe auch so teilweise ein extrem schlechtes Musikgedächtnis. Ich komme manchmal höchstens drauf, den Song kennst du doch, aber jetzt von wem der sein könnte oder wie der heißt. Mann, der erzählt doch da, dass der quatscht sie doch voll irgendwie auf dümmste Art und Weise eigentlich, dass sie mitkommen soll, und der tut ja auch nichts und wird bestimmt klasse, Foxy Lady, irgendwie, komm doch mit. Was soll denn? Sing mal an, sing mal an, ich steig dann ein. Nee, ich muss erst... I got a rhythm. Wie fängst du denn an? Verdammt, fällt mir jetzt nicht an. Ach, warte mal, ich hab doch einen Jimmy dabei, vielleicht singt er gerade Foxy drauf, Foxy Lady. Hi, volle Pulle. Ich hab mir da nämlich extra gedacht, ich muss wieder mal Jimi Hendrix spielen. Na Mensch! Das ist ja eine Version, mit der du leben kannst, Johnny. Wie von Pudis? Nee, jetzt ganz ehrlich. Ansonsten sagt dir Jimmy ja wahrscheinlich nicht ganz so zu, stimmt's? Sag mal, bist du bescheuert? Richtig, sagt er dir richtig volle Pulle zu? Jimmy Wann hast Hendrix? Du zum letzten Mal zu Hause eine Hendrix-Platte? Na, das ist ganz ehrlich. Na, so, das war vor Weihnachten, aber nicht allzu weit vor Weihnachten, ja. Und was war das? Das war unser Sampler. So eine Art Best-of. Ach, Best-of. Ey, komm, ist voll würdest okay du bei Clash Hendrix. Würdest du doch keine Best-of-Platte hören, oder? Doch, mal ja auch ab und zu. Ja? Ja, einfach weil die Reihenfolge eine andere ist und die Reihenfolge von den normalen Platten kenne ich in- und auswendig. Na, da kannst du doch auch. So, hat du, noch hast als, du hast ja dann noch als Save the Vinyl zu Hause. Ich hab Save the Whales zu Hause. Save the Whales? Ja. Was ist denn Save the Whales? Rette Walisien. Die Waliser, ja. Hör mal hin. Spiel mal, was er als erstes aber singt. Wir sagen bestimmt beide, na klar. Du weißt aber jetzt, wer das ist, der singt, oder? Na, wenn du Jimi Hendrix eingelegt hast. Nee, das ist jetzt nicht Jimi Hendrix, das ist der Song. Weißt du jetzt? Foxy ist das erste Wort. Super. Wisst ihr, wer das ist? Nee, lass mal laufen kurz. Ja. Well, you know. Ja, natürlich. Joop, well, you know. Well, you know. Warte, mach mal lauter. And you know. You're a little heartbreaker. Ist Iggy Pop. Echt? Noch nie gehört die Version. 91. Guck an. In Paris rumgesungen, du. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist in irgendeinem, du bist ja eher so ein Clubber, also gestern eher in Clubs nachts. Ach, ein Clubber bin ich deswegen? Clubber. Der Clubberstorch. Jetzt stell mal vor, du siehst da so ein Foxy Lady und gehst so hin und sagst, hey, du weißt doch, du bist so ein kleiner Liebesmacher, Herzensbrecher. Ach, ja. I wanna take you home? Ja, ich würde dich gerne mit mir nach Hause nehmen und ich tue dir auch nichts. Ich meine, das sagt man doch schon manchmal, oder? Echt? Nicht so direkt, aber. Ja, ich kann nicht, also. Quatsch! Johnny! Ach, hättest du nie so. Na, entweder kommst du gleich zur Sache oder. Was heißt, wie kommt man gleich zur Sache? Erzähl mal. Da würde ich dir jetzt zu viel verraten. Oh Mann! Nenn nicht gleich. Muss natürlich schon irgendwie, aber irgendwann gibt's da so Gespräche, wo man eine halbe Stunde weiß, das ist eigentlich eine klare Geschichte, oder? Toller Satz, gleich. Und jetzt kommen wir mal, jetzt reden wir mal über zur Sache. Ja. Na, zur Sache ist dann halt Zack. Das nach Hause gehen und sich Zack. Nicht wehtun. Mann! Oder? Gut. Ach, da singst du manchmal. Was singst du dann so zum, wenn du jetzt so richtig so einen Song so halbwegs von vorne bis hinten durchsingst? Na, wenn ich so aus dem Bad komme, dann singe ich meistens, well, you know. Quatsch. Ich gucke in den Spiegel und denke so, Foxy. Ja. Foxy, und singst Johnny. Alle anwesenden Frauen an, I wanna take you home, dabei bist du ja schon längst zu Hause. Und die sind ja dann schon das bei ist dir dann da. Immer, das ist echt voll blöd, dass man dann von sich selber enttäuscht und ja. Dann lässt man es auch wieder mit dem singen. Ach, was singe ich da? Keine Ahnung. Kick mal, ich hab wieder mal ein kleines Glück gehabt, Johnny. Hast du auch manchmal kleines Glück? Nee. In letzter Zeit gehabt? Nee. Ich hab mir Zigaretten gekauft. Monte Cristo, das ist eine tolle kubanische Marke. Zeig mal. Die gab's immer nur im Osten. Und dann stand ich in so einem Spätverkauf, also so der Art, bei mir gleich um die Ecke, wo die mich dann auch kennen und so. Und da, ah, Tag Kuttner. Und hey, wo habt ihr denn die Zigaretten her? Da haben die echt aus Kuba mitgebracht, haben die da gekauft. Darum ist hier auch keine deutsche Steuermarke drauf. Das macht natürlich wahrscheinlich einen profitablen Schnitt. Die kosten da wahrscheinlich 12 Pfennig oder das so. Macht sich zum Beispiel jetzt einfach zu jemandem, der gerade einen illegalen Vorgang eingeleitet hat und sich mit dran beteiligt wieso ist. Wieso denn? Man kann doch immer 20 Schachteln importieren, zollfrei. Ja, aber du hast sie ja nicht importiert, du hast sie gekauft. Hier. Na, ich hab mir die schenken lassen. Ach so, ja. Und hab dann ein Rückgeschenk gemacht. Das sind die, von denen dein Freund 19 dabei hatte, die sind ne? Toll, da musst du mal dran lecken. Die sind nicht aus Zuckerrohr, das Papier ist aus Zuckerrohr gemacht. Dadurch ist es so ein bisschen süß. Kannst du mir nicht eine mitgeben? Ja, klar. Und ansonsten gehen die rund, so drahtbürstenmäßig funktionieren die. Die fahren dir in die Lunge rein Und du kriegst richtig einen Schreck. Das ist ganz komisch. Das ist irgendwie ganz anders als Habergig. Das ist nicht nur irgendwie stärker, sondern der wirkt anders. Der macht ja so in der Lunge. Das ist aber klasse. Wie macht der? Also macht man dann. Super, die anderen machen ja. Und der macht ehrlich. Was? So vom Sound her. Ist ziemlich prima. Und da war ich irgendwie echt gleich glücklich. Stimmt. So eine irgendwie die Zigarettenmarke, die ich irgendwie seit 8 Jahren nicht mehr gesehen habe oder seit 7 oder so. So eine kleinen Sachen sind wirklich die ja, man von den schön, Tag retten, ab und zu. Aber ich gar nicht, vielleicht gibt es das auch so in so Spezialtabakläden. Ganz bestimmt. Aber ich höre die Zigarren gibt es auch in Spezialtabakläden. Muss man machen. Außerdem, weißt du, warum ich heute zu spät gekommen bin? Und ich bin echt richtig zack. Und darum bin ich ganz stolz im Moment gerade drauf. Zu spät gekommen. Dass du überhaupt noch da bist. Nee, nicht, dass ich da bin, sondern dass ich zu spät gekommen bin. Weil da hört ja ein ziemlicher irgendwie so Aufwand dazu, zu spät zu kommen. Oder im Radio, weil man halt das doch so verinnerlicht, dass man immer pünktlich sein ich muss. Aber ich finde es eher erstaunlich, dass man pünktlich ist. Weil ich meine, kommt wirklich zu allem zu spät. Du ja auch. Ja. Und dass man aber trotzdem die Sendung immer schafft. Ja, aber macht dir das nicht auch Angst? Also, dass du das offensichtlich an so einem Bereich so verinnerlicht hast, dass selbst alle Schlampigkeit, alle Punkertum, was man so zur Verfügung hat, alle irgendwie Rotzigkeit und nicht zur Kenntnis nehmen und nicht kümmern und laufen lassen und so. Aber da ist man ordentlich. Das macht einem Angst und das heißt halt, dass man doch immer noch so ein Autoritäts... irgendwie sowas, ja, dass man so Disziplin so verinnerlicht hat. Ja. Krieg mal früher die Arbeiter in den Fabriken, als die dann so erst Bauern waren und dann fingen die aber in der Fabrik an, die konnten ja nicht dran gewöhnen, so einen ganzen Tag durchzuarbeiten, sondern die haben Mittagspause gemacht, haben sich schlafen gelegt, sind nach Hause gegangen zwischendurch und so. Und das war richtig hardcore Disziplinierung der Arbeiterschaft, dass die da in der Fabrik bleiben und von 8 bis 8 arbeiten. Naja, wenn ich von 8 bis 8 senden müsste, müsste ich auch auf eine Mittagspause bestehen. Ja, aber wir haben es irgendwie so verinnerlicht, immer pünktlich, ordentlich. Aber das ist mir nämlich eingefallen bei Harald Junke, der jetzt so gedisst wird. Sagt man da dissen? Kann man da dissen sagen? Klar, bei HJ kann man auch dissen sagen. Bei HJ kann man dissen sagen? Nee, ist ganz komisch. Also irgendwie kommt jetzt nicht alles total konstruiert vor, diese Geschichte? Ja, das meine ich ja. Das ist doch alles so irgendwie so widerlich, dass jetzt so lauter so Moralapostel, so Gutdeutsche irgendwie immer erzählen, ach, wie schlimm das ist. Und ich habe heute im Kurier irgendwie gelesen, da war so eine Umfrage mit 6 Leuten. Da sage ich immer, ach, na, das ist aber ganz fürchterlich. Das schadet doch dem Ansehen Deutschlands und so eine Sachen. Oh. Na, mal abgesehen davon, also man muss sich natürlich wirklich fragen, ob er das überhaupt wirklich gesagt hat oder ob dahinter eine andere Geschichte steckt. Also ich bin ja immer großer Anhänger von Konspirationstheorien und da bei dieser Produktion lief ja einiges schief und da fragt man sich natürlich, ob aus versicherungstechnischen Gründen irgendwie sowas konstruiert werden musste oder so. Das kommt ja noch, jetzt stell dir doch mal diese, also ich meine natürlich überhaupt keine Frage, wenn der Typ irgendwie, ob er besoffen ist oder nicht, sowas da äußert, ist er einfach ein Sack. Ja. Aber das sagt ja auch keiner, dass er ein oller Sack ist. Nee, vor allen Dingen, wenn sowas dafür ausgenutzt wird, dass man endlich mal wieder Adolf Hitler groß auf der BZ stehen hat, irgendwie wird den Zusammenhang mal ausgenommen. Ja. Da musst du dir auch wirklich sagen, dass, also ich will jetzt nicht BZ-Leser über einen Kamm scheren, aber sagen wir mal, einer von 20 BZ-Lesern sagt doch, na, der Harald, der ist mir doch ein Richter. Und das ist natürlich völlig wieder ach, mal... Weißt du, dass das so rum funktioniert? Ich war mich ja so empört, dass sie sich alle dann immer so, ach, sowas würde uns ja nicht passieren und wir sind ja ganz ordentlich und brav und bieder und also... sich selber irgendwie so verkaufen, weißt du, dann so diese ganzen Fernsehfuzzis, der Premiere-Programmchef und die ARD-Dingschens und Herr Wickert sagt dann, Herr Junke, nun sagen Sie mal. Und naja, ist immer ganz kleinlaut und dödelt rum. Naja, wobei, das finde ich nicht ganz fair, weil ich will schon hoffen, dass Herrn Wickert sowas nicht passieren würde. Nein, das ist schrecklich und das hängt nämlich alles, ich weiß ohne jetzt. Ich meine, das ist eine ganz komplizierte Materie. Aber das hängt nämlich mit dem Thema heute zusammen. Ah, darum ist Junge eigentlich großartig. Ich habe überlegt, warum das so faszinierend ist, dass er immer so besoffen ist und also warum ich das faszinierend finde, abgesehen davon, dass sie dann immer so bunte Zeitungen aufmachen. Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich lese ja die bunten Zeitungen nicht zum Glück und deswegen ist mir das alles egal. Aber Harald Junke ist deswegen faszinierend, weil er verdammt nochmal irgendwie lebt. Also bei den ganzen anderen Stars in Anführungszeichen, also weiß ich nicht, da sind wir dann halt wieder bei Viva und so. Das sind halt alles, das kommt ja einfach alles vor wie Plastikdummies, ja, wie irgendwelche Zombies, die nicht fluchen. Ich meine, rassistische Äußerungen sind wirklich ein anderes Thema, finde ich, aber die nicht fluchen, die nicht saufen, die nicht einen Kater haben, die nicht zu spät kommen, das sind alles so komische pseudo-perfekte Menschen und die gibt's einfach nicht. Das ist einfach konstruiert alles und deswegen hat man natürlich, ist Harald Junke einfach okay und obwohl natürlich ein Alkoholabhängiger alles andere als witzig ist, findet man den trotzdem dann sympathischer, weil man denkt, aha, der ist also ein normaler Mensch. Das finde ich funktioniert ganz simpel. Ja. Und vor allen Dingen stellt er mit diesem Besoffensein und dann so Produktion schmeißen und so. Das finde ich so schön. Das hat so was Subversives, weil das irgendwie den Apparat ein bisschen kaputt macht. Weil ja sonst unvorstellbar ist, dass man im Radio eben zu spät kommt. Darum muss ich heute endlich mal zu spät kommen. Training des aufrechten Ganges. Du versuchst subversiv zu sein, indem du 5 Sekunden zu spät kommst. Aber stell dir mal vor, ist doch unvorstellbar, dass Wicker zu spät kommt, oder? Oder Jürgen Fliege, der Sack. Naja, das Ganze. Oder dass sie besoffen vom Stuhl fallen. Im Tagesthemen. Wicker sitzt da, versucht wenn das Wetter nicht, zu sagen, kriegt er überhaupt nicht hin. Manchmal ist doch schade. Manchmal ist doch schade, dass du nicht noch viel, viel populärer bist. Dann würde morgen in der BZ stehen, Jürgen Fliege, der Sack. Und dann klein unten drunter. Jürgen Kuttner, Doppelpunkt, wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht gemeint habe. Wenn ich Flieges Gefühle verletzt habe, dann möchte ich mich hiermit entschuldigen. Ach so. Ach, du meinst, dass man so Sachen jetzt auch nur sagen kann, im Schutz der Anonymität quasi? Nein, natürlich nicht. Das würde wahrscheinlich herzlich wenig ausmachen, wenn es morgen in der BZ stehen würde. Aber ja. Weil du würdest auch sicher morgen noch dazu stehen. Aber dieses Ding mit den, ich meine, dass dann natürlich nicht mehr Leute subversiv sind. Und Harald Junk ist ja nicht absichtlich subversiv. Also das, ich glaube, da gehen wir einen Schritt zu weit. Aber trotzdem funktioniert das dann irgendwie nicht so richtig. Und dann kaufen sich Leute für den Hauptmann von Köpenick im Maxim Gorki Theater Theaterkarten, nur um Junke zu sehen. Und die eigentliche Spannung besteht darin, ob er da ist oder ob er nicht da ist. Und ob er möglicherweise besoffen auf der Bühne steht oder nicht. Klar. So was. Ja, und dann ist er nicht da. Und das finde ich dann aber toll. Ja, jede Norm zu brechen, gucken Leute gerne bei zu. Das Problem ist nur, dass zu wenig Leute den Mut haben, die Norm selber aber zu brechen. Aber gerade in den Medien funktioniert das natürlich eben nicht, wa? Da sind wir dann alle pünktlich serviert. Ja, weil das ist einfach, es ist überhaupt nicht subversiv, wenn du zu deiner Sendung eine halbe Stunde zu spät kommst. Im Gegenteil, es ist einfach blöde, weil die Leute sich denken, ich hätte jetzt gern um 10 Kuttner gehört und stattdessen bleibt Johnny da. Wenn er da bleibt, wieso ist ja noch eine Frage. Naja, ich meine, subversiv ist es nur dadurch, dass es so extrem so ungewöhnlich ist, sondern dass man sich da verhält wie ein Busfahrplan irgendwie. Eigentlich ist es toll, so wenn so Busse ausfallen, wenn die zu spät kommen, wenn der Busfahrer betrunken ist und so eine Sachen. Irgendwie ist es schon okay. Naja, aber man muss da nicht einsteigen. Wenig. Ich meine, ist ja jetzt, sag mal, nicht toll, in der Straße so besoffene Leute zu sehen. Aber man geht durch die Straße und man sieht Besoffene und man sieht irgendwie ganz unterschiedliche und welche die Scheiße drauf sind. Und in Medien haben die immer sauber Fingernägel, sitzen gerade auf dem Stuhl, reden Hochdeutsch, sind nicht betrunken und so. Naja. Na, hier ja nicht. Doch, ich habe Fingernägel. Kriegt ja nicht, ich hab sauber Fingernägel. Ist das nicht peinlich? Meine nicht ganz. Ja, deine ein bisschen dreckig. Ja, ich bin halt auch noch handwerklich täglich. Naja, du arbeitest auch schon 2 Stunden. Ja. Daher kommt es dann. Nee, aber im Prinzip hast du natürlich recht. Nur ist es natürlich, wenn wir jetzt alle unheimlich subversiv draufkommen, dann gibt's halt irgendwie kein Radio mehr insofern. Ja, na, aber der eigentliche Grund, also dann mit Jugend kommt das nochmal schnell zum Ende zu. Aber du bist doch, warte mal, um das nochmal anders kurz zu Ende zu bringen, im Prinzip ist das auch, was du machst, zum Beispiel schon in dem, was man als Radio generell in Deutschland kennt, ist es doch schon subversiv. Insofern, klar, du bist pünktlich da. Ja, aber Problem ist aber, wenn du das machst, ist es auch nicht mehr subversiv. Naja, also, da ist dann, Thema gemacht hast. Nee, da bin ich ja dann wieder subversiv, weil ich es eben nicht mehr mache. Nee, aber weil darum komme ich nicht, ich muss langsam versuchen, ein Thema zu sagen. Ach so. Nee, bloß überhaupt aufregen. Wann hast du dich das letzte Mal aufgeregt, so richtig? Weißt du denn? Das ist jetzt blöd, so aus dem Trockenen zu fragen. Hätten uns vorher draußen hinsehen sollen, mir vorher als Thema verabreden, geben dann hätte ich dir ein bisschen eine Antwort auf geschrieben. Warte mal, aber mir fällt bestimmt irgendwas ein, weil ich reg mich ja total gerne auf. Also blöderweise und natürlich auch wieder sehr flach, Klischee und so weiter, reg ich mich am meisten beim Autofahren auf. Ich bin ansonsten einfach ein sehr unaggressiver Mensch und reg mich selten wirklich auf. Also ich brüll nicht rum zum Beispiel, weil finde ich meistens Zeitverschwendung. Aber es gibt total viele Sachen, die mich aufregen. Ich habe jetzt so aus dem Stegreif wirklich kein ganz konkretes Beispiel, aber am meisten regt mich auf die Unfähigkeit der Leute zur Eigenverantwortung. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, du verlangst irgendwas, was nicht im genauen Ablaufplan ist, den man am Morgen gelesen hat. Ja, also ob das in irgendeinem Laden ist oder ob du irgendwie versuchst, einfach normal miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Und dieses ich würde ja gerne, aber ich darf nicht oder ich kann nicht und wie soll ich denn das jetzt machen und so eine Sachen. Irgendwie so die Unfähigkeit selber, Entscheidungen zu treffen, zu denken, selbstverantwortlich zu handeln, die regt mich jedes Mal auf. Und da gibt's garantiert konkrete Beispiele, die mir einfallen, sobald ich im Auto sitze und nach Hause fahre. Ja. Ich wollte den Bogen noch von Junke so rumkriegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil ich es jetzt wieder ganz hoch aufhänge mit dem Aufregen. Aber das ist mir dann erst bei Junke wieder so richtig eingefallen. Dieser großartige Satz, Kriegsverbrechern kann die Kriegsopferrente aberkannt werden. Wusstest du, dass egal, ob die bei der Waffen-SS waren, KZ-Wärter oder so, wenn die da vom Turm gefallen sind, sich ein Bein gebrochen haben und heute noch humpeln, dann kriegen die eine Kriegsopferrente. Seit 45, seit 50 Jahren eine Opferrente. Das wusste ich nicht. Und aber auch Leute, die als Kriegsverbrecher verurteilt sind und im Knast sitzen, die kriegen irgendwie 900 Mark im Monat überwiesen. Seit 45. so unvorstellbar, oder? Also, da bin ich dann irgendwie schier verrückt geworden. Und dann reden die sich über Judenkopf, weil der irgendwie ein bisschen scheiße redet. Und das ist so eine Meldung, die ist jetzt so ein bisschen durch die Presse gegangen und die wird irgendwie seit 20 Jahren so politisch diskutiert und ach, da können wir die Gesetze nicht so einfach ändern und so. Jetzt hat zum ersten Mal ein Brandenburger Sozialrechtler einen einsitzenden Kriegsverbrecher die Kriegsopferrente verweigert. Der wird wahrscheinlich, eine Perversion in sich. Der wird wahrscheinlich dagegen klagen und möglicherweise sogar Recht bekommen. Ist das nicht ekelhaft? Aber dann wird so Leuten wie jetzt Tager, so olle DDR-Politbüro-Mitglieder, ohne dass man es jetzt irgendwie so irgendwann aufrechnen will, aber der im KZ gesessen hat, dem erkennen sie diese NS-Opferrente ab. Weil die hat er verwirkt, dadurch, dass er an diesem verbrecherischen Regime teilgenommen hat. Der DDR. Der hätte lieber irgendwie Leibstandarte Adolf Hitler sein sollen, ein paar Juden erschießen. Dann würde er heute Rente kriegen. Und der hätte sich natürlich selber ins Knie schießen lassen müssen, dass er humpelt. Ganz so einfach sind ja auch nicht. Und da habe ich mich dann aufgeregt. Und dann sitzen sie da und eiern über Jugendke rum. Man nennt das Doppelmoral. Da kriegt man noch eine Macke, oder? Oh. Na, jetzt hast du dich aber aufgeregt. Jetzt habe ich mich aber aufgespult, du. Aber richtig schön. Ja. Mann, das kann ja eine heitere Sendung werden. Dass das nicht Fernsehen war. Na, jetzt hast du ja auf jeden Fall schon mal eine Menge Stoff geliefert und ich glaube, jetzt hast du keine Probleme, genug Anrufer zu kriegen. Doppelmoral und dieses auf der einen Seite so entscheiden und auf der anderen Seite so entscheiden, also mit völlig anderen Maßstäben immer ansetzen, ist, finde ich, sowieso immer was, worüber man sich aufregen muss. Ist aber wirklich komisch, war dieser seltsame Hochglanz-Antifaschismus. Und darunter kriegt keiner mit, was läuft. Oder nimmt sich zur Kenntnis. Ja, das ist natürlich, wobei man dazu, also ich würde nur nicht behaupten, dass ich täglich alle Zeitungen durchlese und deswegen alles mitkriege, aber natürlich ist sowas auch eine gezielte Informationspolitik. Ja, ja, dass du es eben nicht mitkriegst. Hm? Harald Juncke ist dann in dem Moment halt ein besseres Thema für 4 Tage als sowas. Ja. Weil so eine Meldung setzt ja auch noch voraus, dass du noch mehr Informationen lieferst, also noch mehr Hintergrundinformationen. Und dafür ist eigentlich bei niemandem Zeit und wahrscheinlich, also Informationspolitik wird gemacht und Information wird gesteuert. Und deswegen ist, und da ist dann wieder ein Punkt, wo ich mich auch sehr aufregen kann, an dem, was so ganz hintenrum und ganz heimlich mit der Information der Zukunft irgendwie passiert. Also wie man zum Beispiel versucht, Informationen unter Kontrolle zu kriegen mit den neuen Medien und so. Und da ist auch so ein Punkt, wo ich mich sehr drüber aufregen kann, was viele mal als lächerlich empfinden, wenn man so übers Netz redet und was da so an Gesetzen auf uns zukommt und so. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Gesetzentwurf in Amerika, in dem aber alle anderen Länder auch beteiligt sind, wonach Internetzugang dann zuzüglich der Telefonkosten auch nochmal pro Minute kosten soll. Also zusätzlich einfach so, ja. Egal, weltweit und so weiter. Und alles so eine kleine Sache, die passieren halt auch alle so hintenrum. Und dann wird so eine Informationspolitik, wie wir sie jetzt schon haben, also dass du sowas einfach, was du gerade erzählt hast, nur als kleine Meldung hast, in dem Moment wird sowas natürlich noch schlimmer und dann gehen wir wieder ziemlich viele Schritte zurück. In dem Moment nämlich, wo wir eigentlich durch die Medien und auch die eigentlich sollen Medien ja nicht politisch steuerbar sein, wo wir also eigentlich eine Pressefreiheit haben und so weiter und Medien berichten dürfen, was sie wollen. Damit gehen wir wieder Schritte zurück und es kann wieder politisch gesteuert werden, welche Informationen rausgelassen werden und welche nicht. Und dann haben wir wieder eine Menge Probleme. Mein Johnny, da haben wir jetzt in dem Gespräch richtig zur Weltanschauungsbildung unserer jungen Hörerschaft beitragen, oder? Ach, ich krieg wieder E-Mails, wo drin steht, du kannst dir was nicht einfach im Radio sagen. Das Wo meinst du? Ach, ja, das ist ein anderes Thema. Ah, na, ich habe jetzt eine neue E-Mail-Adresse, aber die steht ja auf den Fritz-Seiten. Wenn sich jetzt jemand beschweren will, dann soll er dahin E-Mailen, bloß nicht so schreiben. Ja, und vor allen Dingen sollen die alle zu dir schreiben, nicht immer zu mir. Richtig. Sag mal, hi Johnny, sag mal, Küttner, der soll nicht immer, sag mal, Bild irgendwie... Echt, Macke. Johnny, ja, ich hab dir übrigens vorhin auch 2 schicke E-Mails geschickt. Ach, aber noch an deine blöde Adresse. Hast du mir schmutzige Fotos geschickt? Nee, ach, einen lustigen, schmutzigen Text, den ich in so einer PJ Harvey-Diskussionsliste gelesen habe. Das ist echt ein super, super netter Dialog. Wohin hast du die geschickt? An die Computer? Ja. Ah, die benutze ich schon ewig nicht mehr. Ja, siehst du, darum müsst ihr da wahrscheinlich auch mal rinkicken. Na super, weil danke. Weil das habt ihr von da raus und um das da leer zu machen. Ganz kompliziert. Ja. Ach, ja. Nee, ist jedenfalls ein toller, also kann ich ja im Grunde schon vorher erzählen, wo 2 so im Bett liegen, irgendwie miteinander, wie soll man das jetzt nennen? Naja, ich sag jetzt einfach mal ficken. Und dann sind sie fertig, sagt sie, ey, im Fernsehen ist Akte X. Sagt er, ey, das ist eine Wiederholung. Sagt sie, ach, lass uns weiter ficken. Und dann haben wir irgendwie einen tollen Dialog. Akte X, ach, ist eine Wiederholung. So, jetzt noch ein bisschen Jimmy. Ich muss versuchen, mich wieder zu beruhigen, denn die Nachrichten, denn die Standards. Tschüss, Johnny. Tschüss, war wieder toll, sich mit dir unterhalten zu haben. Alter, Cream-Titel, Sunshine of Your Love. Schöne Nummer. Könnte ich dir fast widmen, wa? Ja, mach doch. Sunshine of My Love. Ja. du noch, Matthias? Ja. Ich meine, das ist jetzt eigentlich gleich genau halb, aber ich will ihn wenigstens noch mal dim-dim-dim-dim spielen lassen, dass er so schnell wird, ja? Der bummelt jetzt ein bisschen, olle Jimmy. Nix dagegen? Jetzt ist es halb. Jetzt ist es halb. Naja, können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Bisschen subversiv sein. Die werden verrückt draußen, die wollen Nachrichten hören. Darauf habe ich gewartet. Jetzt hier doch blenden, 22.32 Uhr. Guten Abend. Kurzinfo. Vollzug. Das serbische Parlament hat am Abend die Oppositionserfolge bei den Kommunalwahlen offiziell anerkannt. Das Sondergesetz war von Präsident Milosevic unter dem Druck der Opposition eingebracht worden. Grundlage ist ein Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Darin war der Wahlsieg der Opposition in 14 von 18 Städten anerkannt worden. Massenproteste. In der albanischen Hafenstadt Vlora haben am Abend erneut etwa 10.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Am Morgen hatten sich 30.000 Albaner an einem Trauermarsch für einen erschossenen Demonstranten beteiligt. Am Rande kam es zu Ausschreitungen. Gesprächsbeginn. In Lima sind die ersten offiziellen Gespräche zur Beendigung des Geiseldramas aufgenommen worden. In der Nähe der Residenz des japanischen Botschafters trafen sich die Nummer 2 des Tupac Amaru-Kommandos, Rojas, und Regierungsunterhändler Domingo. Die Geiselnahme dauert seit dem 17. Dezember an. In der Gewalt der Rebellen befinden sich derzeit noch 72 Menschen. Oscar-Nominierungen. Als bester Film wurden Der englische Patient, Fargo, Jerry Maguire, Lügen und Geheimnisse und Shine vorgeschlagen. Armin Müller-Stahl erhielt eine Nominierung als bester Nebendarsteller in Shine. Eishockey. Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat die Fahrkarte für die Olympischen Winterspiele 1998 errungen. Die Österreicher gewannen heute in Duisburg das Entscheidungsspiel um den letzten Olympiateilnahmeplatz gegen die Schweiz mit 2:0. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radl-Land wie immer zur Zeit nachts Regen, dabei um 5 Grad. Morgen bis zum Nachmittag Regen und dann bis 10 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, A111 Charlottenburg Richtung Oranienburg. Zwischen Saatwinkler Damm und dem Tunnelflughafen Tegel Baustelle. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Bitte vorsichtig bei der Annäherung, denn es ist dunkel. Klingt doch voll immer nach Zusammenstoße, wa? Mhm. Verkehr. Klingt flott. Matthias, vielen Dank, dass du hier die Nachrichten gelesen hast. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Verkehr. Auf dem Ritterfelddamm kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Der Grund sind Arbeiter, die auf der Straße rumlungern, Bier trinken und Frauen hinterherpfeifen. Hier spricht der ORB. Sie wurden soeben gefilmt. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und schockieren euch mit sensationellen Grausamkeiten des Lebens. Die Radio Fritzen on Air mit Volker Wiebrecht. Ey Gott, was ist hier los? Und Robert Skupin. Wir haben viel Spaß. Bisher in Stereo, jetzt auch in Farbe. Warum? Weil als Film. Ja. Zum 4. Fritz-Geburtstag am 1. März im ORB-Fernsehen. Und am 17. Februar um 20 Uhr als Preview im Filmmuseum Potsdam. Der abgedrehte Blick hinter den Fritz-Kulissen hervor auf das Geschehen. Mit Volli, Robi und vielen anderen Fritzen. Die Radio Fritzen on Air. Wundert euch bitte nicht, wenn die Geschichte am Ende für mich nicht mit einem Lacher endet. Kostenlose Vorpremiere, Montag, 20 Uhr im Filmmuseum Potsdam. Wer zuerst kommt, ist eher da. und drin. Ansonsten am 1. März im ORB Fernsehen. Seht zu, dass ihr zuseht. Bei Fritz. So, Nabend, Kinder. Nabend, liebe junge Menschen. Mensch, wenn, wenn ich... ich fange mal an. Wenn ich Dame Edna um was beneide, dann um ihre großartige Anrede, die Publikum immer Opossums nennt. Gürteltiere. Tach, liebe Gürteltiere. Ach so, ihr könnt euch schon mal die Telefonnummer merken. 74 81 110 in Potsdam. Aber ich kann die auch ansagen lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. 0331 74 81 110. Wir telefonieren, ja, Kinder, ihr müsst noch ein bisschen warten, so in einer Viertelstunde, ja. Ich muss ja jetzt erstmal richtig die Sendung eröffnen und dann müssen ja die Standards gespielt werden. Natürlich der Zusammenschnitt der letzten Sendung, die ja verdienstvollerweise von meinem Kollegen und Freund Johnny gemacht wurde. Der letzte Sprechfunk, den hat er ja absolviert, weil ich krank war. Und dann noch den halbautomatischen Anrufbeantworter, genau, auch aus dieser Sendung. Alles klar, setzt euch hin. Tippt die Telefonnummer schon in das Telefon ein, dass ihr nachher nur die Wahlwiederholung drücken müsst. 0331 74 81 110. Entspannt euch und versucht euch mal Gedanken zu machen. Was hat euch in letzter Zeit besonders aufgeregt? Und jetzt fangen wir an. Are you forget? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hey, hey, I love it, I do. Sounds good. Yes. Well, shall I bring him into our world? I'm going to sing this song for everybody out there, and I'm glad to be part of your world. And I'd like to welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess. Now and then, step into my world, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Der großartige Howie Gelb von Giant Cent, Welcome to my world, dear, weil der war ein Song, der auch ganz prima gesungen wird von Sophie Reuss, die ich heute leider vergessen habe, sonst hätte ich damit wieder angefangen. Womit fangen wir jetzt an? Jetzt fangen wir erstmal an. Ich will das Thema, wollte ich noch sagen, worüber ich wunderbar aufgeregt habe in letzter Zeit. Ich habe mich ja jetzt vorhin hier so echauffiert, dass ich wieder versuchen muss, mich ein bisschen zu beruhigen. Wir hören jetzt als erstes mal den Hörspiel Zusammenschnitt der letzten Sendung, die ja Johnny absolviert hat durch, durch David. Ich rede nur deswegen so langsam und tu so, wie wenn ich überlege, weil ich hier verdammt nochmal diesen Schalter suche. Ach, hier ist er ja. So, dann geht's jetzt los. Die Mondreise, Teil 5. Hey, da warte ich ja, Schaber. Kuttner und David hatten sich schon vor einigen Wochen in einer kleinen Rakete auf dem Weg. Dummerweise wurde unseren beiden Kosmos-Touristen ihre schöne kleine Rakete bei der Rast auf einer Weltraumtankstelle einfach geklaut, sodass sie nun zusehen müssen, wie sie per Anhalter weiterkommen, ey. Hallo, anhalten bitte. Hallo? Der fliegt auch weiter. Ja, na gut. Dann eben nicht. Morgen ist ja Unantag. Na toll. Ich bin einfach Realist eben. Ich find's schon schön, wenn wir heute noch mitgenommen werden würden. Klar. Hast du Bock auf noch eine Tankstellenübernachtung? Also Kundeskönig ist ja auch eine glatte Lüge, oder? Aber wenigstens ist er durchgehend geöffnet. Total offen. Hält dir jetzt bald mal jemand an? Ein schöner Gedanke. Ja, sag mal. Sag mal. Aber der hält doch an? Ha! Dieser muss doch aus. Schade, nee. Aber der, oh. Der hält doch tatsächlich an. Tritt jetzt auf die Bremse. Der hält an. Hey. Oh. Los, hin da. Hallo. Hallo. Könnt ihr uns mitnehmen? Hallo. Ich wär verrückt. Hallo, wer bist denn du? Na, ich wär verrückt. Hab ja nichts zu tun. Johnny. Mann. So ein Zufall. Was war denn so los? Ey, wir haben uns lange nicht gesehen, Johnny. Wir uns auch nicht. Na, stimmt. Ja, aber, wir haben uns ja aber eine Weile schon nicht gesprochen. Sag mal, bist du auch auf dem Weg zum Mond, Johnny? Ja, allerdings. Nimmst du mich mit? Mit Partner dann aber. Ja, wenn du genug Platz hast. Das merkt man eigentlich ziemlich schnell, oder? Jürgen braucht nicht viel Platz. Ja, doch. Unsere Rakete war doch wohl winzig hier. Du kannst ja mal erzählen, was da passiert ist. Nichts Besonderes, war halt ein bisschen eng. Kein Sex. Na, hör mal. Na, ja, ich frag ja nur. Ja. Irgendein Typ hat erzählt, dass er und seine Freundin, dass sie das anmacht, wenn einer von ihnen telefoniert und dass sie dann dabei immer Sex hat. Die Rakete hat er gar nicht. Hast du aber wieder richtig was erzählt? Hast du mir richtig was erzählt? Ich wollte mal wieder hier so aus meinem Leben erzählen. Nein, alles was spannend ist, kann ich ja nicht erzählen. Lass uns mal losfliegen. Stimmt. Ach, siehst du, jetzt hätte ich doch noch eine Frage gehabt. Guck mal, Johnny. Geschichte. Naja, egal. Da vorne wurde unsere kleine Rakete geklaut. Oh, das tut mir leid. Logik. Warum eigentlich? Weil ich ein unheimlich guter Kumpel bin. Ach so. Was unterscheidet ein Kumpels von Freunden eigentlich? Potenzialdifferenz. Spannung. Wie man den aus Filmen kennt. Freunde haben mehr Potenzial. Kannst du das ein bisschen verkonkretisieren? Also ich will nicht, dass du in einer katastrophalen Situation. So wie jetzt gerade. Verstehst du? Aha. Hilfsbereitschaft gefragt. Also ich hab den Eindruck, dass ich das manchmal habe. Manchmal. Mann. Du siehst, du reißt so ein Thema an. Freundschaft. Und merkst dann aber erst im Gespräch, was du da eigentlich verzapft hast. Schöne Rakete hast du, Johnny. Das ist ein Raumschiff. Echt schönes Teil. Und dann, das musst du dir unbedingt angucken. Ja. Das ist klasse. Lass uns mal einsteigen. Also du kommst da rein und bist in einem Raumschiff einfach. Boah. Gibt's ja nicht. Es gibt alles. Wer kann sowas bezahlen? Ich. Kann man so Ding hier überhaupt parken? Das Gerät kann man natürlich hier hinstellen einfach, ist kein Problem. Ich meine, ohne Angst haben zu müssen, dass es geklaut wird. Ach. Passiert doch. Doch, egal. Ach, hätte ich jetzt einen Appetit auf den Sekt so. Hast du auch eine Bar an Bord, Johnny? Logen. Quatsch. Super. Logen. Da macht das Reisen doch wieder Spaß. Genau. Stimmt. Ja. Ja, klar. Ja. Ja. Ah, siehst du. Genau. Ja. Ja. Eben. Logen. Ja. Genau. Doch. Ja. Logo. Ja. Lomo. Nee, doch. Logo. Gut. Klar. Richtig. Ja. Ob unsere drei Kosmos-Touristen tatsächlich eine so feuchtfröhliche Weiterfahrt haben werden und ob Johnnys super Raumschiff auch in puncto Geschwindigkeit so toll ist, erfahren wir hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt. Ey! Die Mondreise. Wir versuchen nicht zu brechen. vier goldenen Zitronen. Schorsch Kamerun ist ja sowieso ein Juter. Ich habe den da neulich in der Volksbühne gesehen, war prima. Sowieso eine ehrenwerte Absicht, die er hier besingt. Wenn die das mit dem Köpfekürzen nicht drin hätten, könnte möglicherweise ein Wahlkampflied der SPD werden. Trauen die sich aber doch nicht, einen Punk-Song zu nehmen. So, wir hören jetzt erstmal den Anrufbeantworter aus der letzten Woche und danach wird dann lostelefoniert unter 7481110 zum Thema, was hat euch in der letzten Zeit besonders aufgeregt? Große Sachen und kleine Sachen sind da gefragt. Jetzt aber erstmal der Anrufbeantworter aus der letzten Sendung, die ja vor 2 Wochen standfand und ersatzweise von Johnny moderiert wurde. Hier ist er. Ja, hallo. Spreche ich gleich mit Anrufbeantworter oder mit irgendwie Persönlichkeit oder so was? Hallo? Also ich dachte nicht, das ist ein Anrufbeantworter. Was muss ich denn machen? Hä? Was? Kann ich nochmal anrufen? Hallo Kuttner, hier ist Stefan, wie geht's? Warum bist du heute nicht da? Bist krank? Gute Besserung wünsche ich dir. Tschüss. Hi, also ich wollte was über meinen besten Freund erzählen. Und weil wir wieder so Typen sind, denen man in den Arsch treten muss, habe ich ihm in den Arsch getreten, dass er ordentlich ist. Er hat mir in den Arsch getreten, dass ich mir die Haare abschneiden lassen. Gut, jetzt habe ich auf den Pipi gewartet. Ich wollte eigentlich mal fragen, warum Jungen nicht mehr mit seinem verschmitzten Lächeln im Fernsehen zu sehen ist. Das ist eigentlich sehr schade. Hier ist Göster. Ich wollte nur kurz sagen, dass es heute keine lustigen Instrumente gibt. Denn heute höre ich keinen Kuttner, weil ich gerade auf einem super Popstars-Konzert bin. Ja, hi Kuttner, hier ist Ute. Ich wünsche dir mit den folgenden Zeilen von Hölderlin gute Besserung. Eigenes Nachdenken oder ein Buch oder woran man sich sonst orientieren mag, ist wohl gut. Aber das Wort eines echten Freundes, der den Menschen und die Lage kennt, hilft wohltätiger und irrt weniger. Lob. Der Sonntag war cool, der Dienstag war cool. Stark. Lob. Einen gesegneten guten Abend. Hier sind die chauvinistischen Schottenröcke. Ja, hallo. Wir wollten was zu einem Thema sagen, aber es geht leider nicht. Wir wissen nämlich nie, was das Thema ist. Bin ich müde. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Hallo Genossen, Schwestern und Busenkumpel. Hier spricht euer Helge. Ich rufe euch an, meinen Film anzugucken. Tschüss. Mann, Kinder, Helge darf man nicht nachmachen. Eben weil er so leicht nachzumachen ist, dann aber wieder doch nicht. So leicht. Nur so leid, klingt nur so, wie wenn man ihn leicht nachmachen könnte, aber wirklich nachmachen kann man ihn nicht. Ansonsten freue ich mich ja sehr über, ich bin ja auch gleich gesund geworden aus Pflichtbewusstsein und weil ich weiß, 1000 junge Menschen lechzen nach dem Sprechfunk, wo so Zeugs geredet wird und da dachte ich, da werde ich mitlechzen, das war eben der Anrufbeantworter der letzten Sendung. Der Anrufbeantworter, halbautomatische Anrufbeantworter dieser Sendung nimmt ab sofort seine Arbeit auf und er ist auch in Potsdam unter 0331 zu erreichen, also Potsdam ist erstmal unter 0331 zu erreichen und dann ist er unter der 721 39 32 zu erreichen. 721 39 32, alles klar, die Telefonnummer hier ist klar, wie ich an den Leitungen sehe. Ansonsten will ich euch noch 3 Minuten zum Nachdenken schenken. Worüber habt ihr euch in der letzten Zeit so richtig aufgeregt? Ich fände es schon toll, wenn man sich natürlich auch auf sich selber, über sich selber aufregt. Das macht man ja hin und wieder. Und wenn wir dann so schon so eine Mischung hinkriegen zwischen Kleinkram und Großkram, zwischen das muss abgeschafft werden und den müsste man doch erschießen. Ihr könntet nicht so leise hören, ihr müsst jetzt hier gerade ganz laut anmachen. Das ist Punk, das ist großartig. X-Ray Specs. Yeah. reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß, reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! So, Kinder, jetzt geht's los, jetzt fangen wir an zu telefonieren. Ich muss schnell nur halt erzählen, weil manchmal, die eigene Psychologie ist ja auch so ein Rätsel immer wieder. Ich habe eben, ich weiß jetzt ja nicht, ob animiert durch X-Ray Specs gesagt, dass es doch nichts krankeres, schwachsinnigeres, abstoßenderes gäbe, als wenn ich jetzt sagen würde, herzlich willkommen zur Crazy Show. Klingt ja wirklich voll super debil und schwachsinnig. Und dann, als ich gedacht habe, wie schrecklich das ist, ist mich gleich so ein Bedürfnis überkommen, das unbedingt zu sagen. Und jetzt habe ich mich natürlich in so eine ironische Form gerettet, indem ich das erzählt habe. Dadurch habe ich einerseits das Bedürfnis befriedigt und auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass ich sowas zu sagen nicht bereit bin, weil es eben so schrecklich und abstoßend ist. Mann, ich bin mir manchmal echt ein Rätsel. Tach, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Pfanne aus Grabo. Wer? Pfanne. Pfanne? Ja. Mensch, gebt ihr euch so einen Namen immer selber? Nee, das kommt aus dem Familiennamen. Ach so. Ja. Ja, wie ist denn der Familienname? Ja, das ist der Pfannenschmidt. Pfannenschmidt? Ja. Und dann könnte man sich doch aber auch Schmidtchen nennen lassen. Ah, Schmidtchen gibt's schon so viele, dann wäre das schon ein Sammelbegriff. Schmidtchen gibt's so viele? Echt? Die kennen keinen Schmidtchen. Also ja, außer Schmidtchen. Jetzt so schlagermäßigen Schmidtchen Schleicher. Schmidtchen und Schmidtis und... Ach so, Pfanne. Und wie heißt du mit dem Vornamen? Axel. Axel? Ja. Ah. Naja. Komisch, oder? Ja, eigentlich. Der Vorname ist ja auch so eislaufmäßig besetzt. Eislaufmäßig? Naja, die machen doch immer so Axel. Ja, und oder doppelten, Turne. Und doppelten Lutz und sowas. Naja, das sind ja die Turne, die mit dem doppelten Axel, ne? Oder nicht? Nee, die Eiskunstläufer ja, auch, klar. Kenn ich mich nicht mit aus, echt. Ich mich auch nicht, aber man muss es nur so sicher vortragen. Ja, kannst du ganz gut. Ich glaube, ein dreifacher Axel ist ganz schwer. Ja. Aber ich weiß es ja nicht, ob das überhaupt geht, zum Beispiel eine dreifache Achsel. Ja, woraus besteht denn der Einfache? Das ist immer so tragisch, dass wenn abends so Sendung ist, ist ja immer keiner mehr hier im Sender. Sonst könnte man jetzt gleich irgendeinen sicheren Kollegen hier ranholen und der könnte einem sagen, ob ein dreifacher Achsel möglich ist. Aber selbst mein Kollege Kerkhoff kickt völlig verzweifelt und zieht hier so den Kopf ein und schleicht sich an der Scheibe vorbei, um jetzt nicht von mir gefragt zu werden. So, Pfanne, aber hast du nicht manchmal versucht, auch Einfluss zu nehmen auf deine Namenswahl? Spitznamenswahl? Also ich versuche ja zum Beispiel immer so, wenn Leute mich Kutte nennen, versuche ich ja immer voll zu verbieten, weil es schrecklich ist. Wobei ein paar Leute gibt's, die nennen mich Kutte, die dürfen's dann, weil es bei denen authentisch ist. Nee, also Pfanne ist bei mir, das ist... Also wenn bist du zufrieden damit? Wenn jemand sagt, höre ich gar nicht drauf. Wie, wenn jemand Axel sagt? Ja. Ja. Und aber Herr Pfannenschmidt, da hörst du dann schon? Herr Pfannenschmidt, Wie alt bist denn du? 25. 25, na, da wird man doch schon mal Herr Pfannenschmidt genannt vom Chef oder von eher ähnlichem. Ja. So ihr Kröse. Ja. Oh, das war das jetzt wieder Poho. Wie bitte? Da ist dann aber nichts Gutes im Busch. Nee, aber da hört man dann auch hin, oder? Ja, muss man ja. Da muss man dann. Ja. Was macht denn ein Chef beruflich? Mein Chef beruflich? Ja. Der ist beruflich Beamter. Ach. Ja. Und in welchem Referat? Im Referat Wasser- und Schifffahrtsamt Außenbezirk. Was heißt denn Wasser- und Schifffahrtsamt Außen? Du kommst aber von der Küste irgendwie, oder? Ja, fast. Das hört man so ein bisschen im Dialekt. Ehrlich? Also dir ist dann schon fast Salzwasser oder wenigstens Brackwasser vertraut. Ja. Ja? Und hier jetzt hast du aber dienstlich mit Süßwasser zu tun. Dienstlich habe ich mit Süßwasser zu tun, ja. Ja. Was machst du da mit dem Süßwasser? Mit dem Süßwasser? Ich pass auf, dass es immer schön in seine Bahnen läuft. Süßwasser, ey. Warten, machst du da so Routenbündel an den Rand drin von kleinen Gräben? Ja, das machen jetzt alles privat für. Verschienen. Gut. Ja. Gut. Aber da ist man gleich bei Faschismus, weißt du denn? Ja, weiß ich. Das waren die mit diesen Reisigbündeln, ne? Ja, und aber gleich ist man auch bei den römischen Kaisern. Ja. Den genau. Wurden auch so verschieden vorweggetragen. Auch du, mein Bruder. Und dann hat Mussolini das genommen und dann wurde gleich Faschismus draus. Und dann wurde aber entnazifiziert und dann wurde Melioration draus. Ist doch toll, wa? Cäsarenwahn, italienischer Faschismus, Nazi, Melioration. Und das alles an einem Wort festzumachen. Ehrlich. Großartig. Umwerfend. Ja, also wenn man bloß mal bei der Sprache selbst einfach mal hinhört, da kriegt man oft Antworten auf Fragen, die man nicht gestellt hat. Verschienen. Ja, so verschieden ist das Leben teilweise. Genau. Wann hast du dich das letzte Mal aufgeregt? Jetzt erklär mal schnell noch, was du da mit dem Wasser machst. Mit dem Wasser, das ist... Du sagst jetzt so schön mit dem Wasser, ey. Ja, wirklich, echt. Ich passe auf, dass da alles so ein bisschen... das ist ein Kanal und da sind Dämme an den Seiten. Da hast du echt einen Kanal zu verwalten? Also den Kanalrand? Den Kanalrand, da gucke ich an der Strecke, ja. Ach, und da fährst du dann auch manchmal so lang mit dem Boot den Kanal lang? Und kriegst, ob der Rand in Ordnung ist? Mit dem Boot und mit dem Auto und zu Fuß meist. Ach, wie oft denn? Jeden Tag eigentlich. Oh, das ist aber ein toller Job. Ja. Oder? Wollen wir tauschen? Naja, können wir mal machen. Ja? Ja, dass ich mal so einen Tag lang Kanalwächter spiele und du machst hier eine Sendung? Na gut, ich lade dich ein. Du, das ist nicht so leicht, Sendung machen. Das wird wirklich unterschätzt. Aber es ist auch nicht so leicht, eine Kanalwächter zu machen. Nee, das wollte ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Aber ich habe hier zum Beispiel, wenn du jetzt mal dein Instrumentarium betrachtest, was für Instrumente oder Hilfsmittel oder so Geräte hast du zur Verfügung? Was für Geräte? Ich habe zum Beispiel ein Lichtlot, ich habe ein Stift, ich habe meine Nase, meine Füße. Ja, aber die sind doch leicht zu handeln. Hast du einen Taschenrechner dabei? Nein, solche Hightech-Sachen gibt's bei mir. Nee, aber hast du jetzt einen Taschenrechner? Ich habe jetzt einen Taschenrechner? Ja. Kannst du gut rechnen? Weniger. Ach, Mann, jetzt bleibst du mal in der Leitung? Ich mache das auch nur mal, um anzuheben. Jetzt brauche ich mal aber einen, der gut rechnen kann. Mal sehen, ob einer gut rechnen kann oder wenigstens einen Taschenrechner dabei hat. Hallo? Da kriegen die gleichen Schreck, siehst du, da merkst du, telefonierst du mit voll jungen Menschen. Hallo? Ich kann auch nicht rechnen. Nee? Dann muss ich dich erstmal rausschmeißen, weil ich jetzt aber ruf ruhig wieder an, ja? Hm. Ja, sei nicht böse. Ich brauche jetzt bloß mal jemanden mit dem Taschenrechner oder der rechnen kann. Okay? Naja. Ja, gut, danke. Also, hallo? Wenn sich auf die Grundrechenarten bezieht, kann ich vielleicht auch. Eigentlich handelt es sich so um Addition, aber es wird ein unübersehbarer Wust von Zahlen. Eine unübersehbare Wust von Zahlen? Wer bist du? Ach, jetzt bist du weg? Wer ist denn hier? Hallo? Hallo, Kuttner? Ja, wer bist denn du? Ich wollte bloß eins sagen, das heißt nicht Fahrschienen, sondern Waschienen. Nee, das heißt Fahrschienen, das wird mit F geschrieben. Nee, wird mit W geschrieben. Das stimmt nicht. Ich bin selber in der Firma. Das wird mit W geschrieben. Oh, jetzt muss ich mich mal hier bei Axel? Ja? Pfanne, wird das mit W oder mit F geschrieben, Fahrschienen? Das wird ganz deutlich mit F geschrieben. Aber... Oh, hundertprozentig, hey, oder? Ich bin DDR-Bürger. Wir haben es mit W geschrieben. Na Quatsch, da haben sie dir was. Ja, und ihr habt doch Waschismus und Antiwaschismus geschrieben, oder? Ja, ich wollte nur sagen, das wird... Du erzählst Quatsch! Ich hab eben in mein Buch reingeguckt. Na, was für ein Buch denn? Das waren handschriftliche Aufzeichnungen von dir. Nein, und wenn man dann unter einer Leserechtschreibschwäche leidet, dann schreibt man schon mal Waschismus. Richtig, Lehrbuch zu DDR-Zeit gab. Nein, das kann nicht sein. Waschienen, hier heißt das Zeug. Nein. Stimmt, ey, ich hab die Dinger im Osten kennengelernt. Mit F vorne. Ich arbeite doch immer noch mit dem Dreck. Ach, das heißt ja selbst Karl Valentin, trotzdem der mit V geschrieben wird. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Okay, dann danke ich dir erstmal. Ist denn hier kein Taschenrechner dabei? Hallo? Ja, ich hab einen Taschenrechner. Du hast einen Taschenrechner. Und ja, kannst du mit dem auch umgehen? Was? Ob du mit dem umgehen kannst? Ja, um was handelt es sich denn? Ja, jetzt so Addition, Multiplikation, Summe herstellen. Ja? Zum Beispiel 1, 2, 3, ja, das habe ich. 6, nee, warte, halt doch mal die Klappe. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 4 sind 20. 22 mal 2 sind 44. Schreib dir mal 44 auf. Ja. 44 plus 3. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 mal 4 plus 16 mal 4. Ja. Plus 16. Ja. Plus 12. Jawohl. Plus 8. Ja. Plus 4. Ja. Plus 4. Alles klar. Plus 6. Jo. Plus 12. Plus 1. Ja. Plus 18. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Plus 11. Ja. Plus 15. Plus 12. Jo. Plus 2. Ja. Plus 10. Ja. Plus 26. Plus 55. Jo. Plus 4? Ja. Plus? Plus 11 mal plus 44? Jo. Wie viel ist denn das? 389. So viel Regler und Knöpfe und Drücker hat der Pult hier, an dem ich stehe, was ich bedienen muss. Ist ja krass. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Und da kommen noch ein paar zu, ich habe ein paar vergessen. Da kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 2, 26 kommen noch dazu. Nee, dann sind es 415. 415, ich danke dir für deine rechnerische Leistung. Bitte. Okay, tschüss. Gut, tschüss. So, Axel. Ja. Bist du beeindruckt? Ah, total. 415 Knöpfe, ey, um so eine Sendung zu machen. Drei Stunden lang musst du hier die Knöpfe unter Kontrolle halten und dann auch die Anrufer. Ah. Kannst du dir vorstellen, hast du kaum Zeit, dich um Anrufer zu kümmern. Das ist Wahnsinn. Kuttner, ich bin schwer beeindruckt. Ja. Da habe ich wieder mal ein bisschen Eindruck, einen Einblick ins harte Radioleben. Ja. Gewährleistet. Ein Blick. Wahnsinn. Ein Blick. Ich bin fast sprachlos. So, Pfanne, großartig. Nee, ganz sprachlos wäre nicht gut. Insofern ist es okay, dass du sagst, fast sprachlos. Worüber hast du dich denn aufgeregt in letzter Zeit? So richtig? Also Wochenende war ich nach Österreich eingeladen und da gab's dann auch so einen tollen Österreich-Abend. Und um den Gastgebern da eine Freude zu machen, bin ich damit hingegangen. Und da kommt da so ein Animateur, ne? So wirklich das Bild eines ÖVP-Menschen, ne? Warte mal, das war in Österreich? In Österreich. Wo denn da genau? Grehn. Grehen, wo ist denn das drin? Ungefähr? Der deutschen Grenze irgendwo. Ah ja. So das Bild eines wirklich heimensreich Neonazis, der dann aus dem Österreich-Abend einen Separatisten-Tiroler-Abend gemacht hat. Und es war so nervig und besonders, wie die Leute da mitgemacht haben, ja. Und jetzt singen wir das Tiroler-Lied und wer nicht mitklatscht, der wird von der Gemeinschaftsverpflegung ausgeschlossen. Und ja, ehrlich? Ja, also, das sind doch großartige Ansagen. Hat er echt gesagt? Ja. Wer nicht mitsingen, wird von der Gemeinschaftsverpflegung ausgeschlossen? Das ist ja fast Punk, oder? Das ist, ich weiß nicht, es war halt... Ich glaube, Johnny schüttelt's jetzt, wenn er dir noch zuhört. Das war der blanke Horror. Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich nehme mal an, deine Freunde sind doch wahrscheinlich irgendwie halbwegs normal im Kopf. Und ich nehme auch an, dass du erstmal halbwegs normal im Kopf bist. Ja, ja, mein Schwiegervater hat seinen 50. Geburtstag da gefeiert. In so. Ach so. Dein Schwiegervater ist Österreicher? Nein. Nee. Der kommt aus Sachsen. Und da machen die immer Urlaub. Und der findet das so toll da und wollte seine ganze Familie zu seinem 50. auf dem Haufen haben. Ach, meinst du, du kannst das ja jetzt, warst du zum ersten Mal in Österreich? Ja, das war auch das letzte Ach Mal. Ach so. Und wenn du jetzt mal deinen Schwiegervater betrachtest und sagen wir mal, Bekannte deines Schwiegervaters und so die Region Sachsen, ob es da so geheime mentale Verknüpfungen gibt, so zwischen so österreichischer Heimattümelei und sächsischer? Ja, sind doch alles Kasperkopfschnitzer, ne? Sind alles was? Kasperkopfschnitzer. Was sind denn Taftekopfschnitzler? Tafte? Kasper. Ach, Kasper-Kopfschnitzler. Ja. Eieiei, das klingt ja jetzt ein bisschen abfällig. Ja, gut. Ey, der Sender kann auch in Sachsen gehört werden. Nein. Echt? Ja. Ja, macht nichts. Trotzdem. Dann gut, kannst du jetzt vorstellen, wie dein Schwiegervater vom Radio sitzt und pumpt, oder? Nee, der hört immer RTL Oldie Radio. Ha, kann nichts passieren, meinst du? Ja, genau. Ja. Und deine Frau, dann ist ja deine Frau aus Österreich, aus Sachsen. Ah, nein, also ich will dir jetzt nicht diese ganze Familiengeschichte... Doch, das ist doch interessant. Ja? Ja. Wo kommt deine Frau her, mentalitätsmäßig, landschaftlich erstmal? Na, aus Mecklenburg. Na, wieso hat die denn den sächsischen Schwiegervater? Wie hat er denn das gemacht? Das ist ihr Stiefvater. Also ach das ist so. Stiefschwiegervater. Der Stiefschwiegervater. Ja. Und dann kommt aber die Schwiegermutter aus Mecklenburg. Ja. Und die hat dann aber doch so einen Sachsen geheiratet. Ja, die steht da drauf. Ja. Mensch, schade, sowas wird statistisch gar nicht untersucht, wa? Eigentlich nicht. Wie man so fremdregional, wie oft fremdregional geheiratet wird. Das ist ja auch mal interessant, weil ja immer wieder frisches Blut dann so in diese Gebirgsdörfer kommt, ne? Ja, ja. Nee, zum Beispiel, wenn man sich Berlin ankickt, da heiraten Ost und West, trauen sich immer nicht zu heiraten, sondern Ostler heiratet Ostlerin, Westler heiratet Westlerin. Und aber über Kreuz nicht. Wenn man jetzt mal überlegt, wie das in Mecklenburg zum Beispiel ist. Ob der Mecklenburger rausheiratet oder seiner Region heiratuell verhaftet bleibt. Na, hoffentlich. Naja, wissen wir auch nicht. Wobei, das führt ja dann längerfristig natürlich auch zu so einer Art Inzucht, oder? Mecklenburg, Mecklenburg, Mecklenburg, Mecklenburg, so zack. Und dann werden irgendwie genetische Defekte werden weitergetragen. Und nach 10 Generationen sind alle blond und sagen was, ey. Sag mal, welche Haarfarbe hast du denn? Ich? Ja, also, sei ehrlich, auch so mittelblond. Dunkelblond. Also noch ein paar Generationen, dann habe ich es auf weißblond. Ah ja, großartig. Und deine Frau? Die ist richtig blond, ja. Ah ja, und habt ihr schon überlegt, Kinder zu machen? Nee, die wären ja entweder rothaarig oder weißblond, das wollen wir nicht. Ach, darum macht ihr keine Kinder? Ach, Kinder gibt's nicht. Nee? Nee. Und jetzt habt ihr euch für ein Aquarium entschieden, weil ihr beide irgendwie nah an der Küste eigentlich groß geworden seid. Naja, wir brauchen doch kein Aquarium. Nee, aber man braucht doch immer was Lebendiges im Haushalt. Also wer keine Kinder hat, der legt sich da eine Katze oder einen Hund zu. Naja, wir haben Schimmelflecken und Silberfische, das reicht. Schimmelflecken und Silberfische? Oh. Naja, Silberfische, klar, Küste, wa? Ja, klar, ja. Dann sitzt man gerne mal in der Küche und angelt. Axel, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Ey, 415 Knöpfe, das ist die Sendung, in der um ausgestrahlt zu werden, müssen 415 Knöpfe bedient werden. Großartig, oder? Das wusstest du so noch nicht. Nein, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Irre. Ey, und das flackert hier. Ich sag dir, man könnte blöde werden. Ich überlege mal, ob ich mir nicht eine Sonnenbrille aufsetzen sollte. Ja, dann komm her und achte mit mir. Den Kanal beobachten, wie er so träge sich dahin schleppt. Das ist schön. So ein bisschen Mississippi-mäßig, oder? Ja, na, nicht ganz so dreckig. Wobei Mississippi, wenn man das mal übersetzt, heißt das wahrscheinlich Fräulein Sippi. Hast du dir das schon mal überlegt? Siehste? Ja, man nimmt oft so Begriffe einfach hin und übersetzt die nicht. Ja, Computer zum Beispiel. Geschrieben. Das wäre sicher voll interessant, was Computer übersetzt halt heißt. Mississippi und Mr. Sippi. Und Miss Zippy. Ja. Ey, danke für deinen Anruf, ja? Ja, alles klar, ciao. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Da ruft ja wieder in der Auto. Halt. Hey, ja, du bist doch ein Treckerfahrer, oder? Wieso Trecker? Na, weil du aus dem Auto anrufst. Na, sag mal, ist ein Muckentrecker. Ich komm von der Mucke und mit einem Muckentrecker sagt man Trecker, klar. Was ist denn ein Muckentrecker? Was ist denn das für ein Fahrgestellnummer? Fahrgestellnummer 48. Ach, Quatsch, das denkst du dir ja aus. Den hab ich gleich auch abgelesen, Heike im Kopf. Wer hätte ja dauernd nachgefragt. Weißt du, warum man 0815 sagt? Ja, wieso? Na, wer hätte nachgefragt, muss ich antworten. Das ja, ist aber gefragt. Weißt du, warum man 0815 sagt, was 0815 bedeutet? 0815 bedeutet doch praktisch, welchen Regler du runterschieben musst, damit ich wieder weg bin. Quatsch. Reihe 08, Zeile 15. Sag mal, von wo rufst du an? 415 Regler habe ich hier. Die wollen alle bedient sein. Da kann man doch aber in Zeilen und Spalten irgendwie die Koordinaten von so einem Regler, muss man da irgendwie annehmen können. Nee, aber rechne doch mal aus. 3 Stunden durch 415. Wie viel Zeit dafür einen einzelnen Regler bleibt? Das ist nicht viel. Nee, das ist überhaupt nicht viel. Und dann noch Gespräche führen. Was mich mal interessiert, greift von den Abgriffen her, sieht man da, dass bestimmte Regler häufiger benutzt werden? Nein, das sieht man bei so bestimmten Reglern, sieht man schon, ja. Also Lieblingsregler. Lieblingsregler, ja, oder eben besonders wichtige Regler. Und sag mal, habt ihr auch Regler? Das ist wie wenn die zum Beispiel in dein Auto unten rinkickst, dann wirst du sehen, dass das Gaspedal abgetretener ist als die Bremse. Weil du natürlich immer, klar, als alter Band-Trecker-Fahrer immer Gas gibst und nie bereit bist zu bremsen und mal die Geschwindigkeit etwas zu reduzieren. Na ja, aber im Interesse der Umwelt zum Beispiel. Alle in einer Reihe. Die kann ich an den Zeilen schnell auseinanderhalten. Was für ein Band-Trecker-Fahrer bist du denn? Na, ich hab hier so einen Trecker halt gestellt, die kriegst du hier von einer Firma, da kann ich mir ja nicht aussuchen. Was denn für eine Firma? Na, so eine Showvereinigung. Puppentrecker. Was ist eine Showvereinigung? Und dann fährst du die unterschiedlichsten Bands immer hin und her? Na, wir fahren da so ein bisschen über Land und machen hier mal eine Show und da mal eine Show. Aber da gehört schon eine feste Band dazu. Oder mal die Stones und mal so ein Dorfensemble? Ja. Ja, von wegen Stones. Da sagst du einfach so, ja, sag mal, das geht doch nicht. Wieso denn nicht? Naja, weil man doch sofort den Eindruck gewinnt, aha, der Muckentreckerfahrer lügt. Das fällt doch auf den ganzen Berufsstand zurück. Das war alles schon gewesen. Stones gefahren. Wer soll nicht glauben? Naja, nicht mit meinem Trecker, aber ich hab zumindestens die Rowdies von den Stones gefahren. Ja, hast eine Kassette im Auto gehabt. Ja, die auch. Und CD hatte ich kein Gerät, weil die hat Dauer, dass unsere Trecker ohne CD-Player sind. Siehste, da danke ich dir jetzt aber erstmal für deinen Anruf. Alles klar, danke, tschüss. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Hallo? Hey! Oh, Oh bitte, dann sag jetzt zur Strafe die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Okay, wenn ihr jetzt nicht nichts sagt, was? Die letzte Chance zu verhindern. Ha, vorbei, verschenkt die Chance. Der halbautomatische Anrufbeantworter hat die 0331 für Potsdam 721 39 32. Unter der Potsdamer Nummer ist er zu erreichen. Und ich habe das nur gesagt, weil sich eben der Anrufer nicht gemeldet hat. Und alle weiteren Anrufer, die sich nicht melden, werden gleichfalls von mir ganz energisch bestraft. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Rufst du jetzt an, um bestraft zu werden? Nein. Eher aus so aus masochistischen Motiven? Nö. Nö? Nein. Völlig gar nicht? Ist dir völlig fremd? Sadismus? Ja. Masochismus? Nö, das weiß ich. Das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Was macht man da? Da macht man doch nichts. Da lässt man machen. Mensch. Welche Klasse? Du bist doch schon 8. Klasse, oder? 9. Da müsst ihr das doch schon gehabt haben in Biologie. Masochismus, Sadismus, wie ich Tier, Sodomie und so Geschichten. Gar nicht? Also, davon weiß ich nichts. Oh. Ich werde als nächsten Song werde ich dann auch gleich, spielen müssen, Death by Enlightenment. Tod durch Aufklärung. Nein, tu mir das nicht an. Ey, pass mal auf, Herzchen, du kennst doch den Song ja nicht. Pass auf. Siehst du, das sind so Sachen, da könnte ich mich aber wieder fuchsig drüber aufregen. Dass Leute gleich immer auf irgendwas reagieren, von dem sie null Ahnung haben. Weder Masochismus, noch God Eat God, was die Band ist, die diesen Song, den ich eben erwähnt habe, singt. Kommst du dir jetzt nicht irgendwie ein bisschen vor wie, ach, ich müsste mal irgendwas anders machen? Nö. Nö. Ja, den Eindruck halt allerdings auch. Soll ich dir mal was sagen? Jo. Ich finde, du müsstest irgendwas anders machen. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Dann sag ich jetzt nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Bitte, den habt ihr zur Strafe. 0331 für Potsdam, 721 39 32. 721 39 32. Wer bist denn du? Hallo? Der hat doch eben was gesagt, der Kerl. Bitte, denn wird jetzt erstmal Musik gespielt. Death by Enlightenment. Heißt der Song Tod durch Aufklärung von God Eat God. Und danach telefonieren wir weiter unter 724 81 110 zum Thema, worüber habe ich mich in letzter Zeit ernsthaft und ganz fuchtig aufgeregt. Birgit Gott. Gott ist Gott. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Ach nee, du bist Birgit. Ich hab dich ja schon vorher gefragt. Ja? Ja, hab ich schon wieder völlig vergessen. Das habe ich so automatisiert, diese Frage. Wer bist denn du? Aber du könntest dich ja auch noch näher beschreiben. Du müsstest ja nicht nur sagen, ich bin Birgit, sondern bei der Frage, wer bist du, müsste einem eigentlich mehr einfallen als der Name, oder? Ja, na, was soll ich da jetzt sagen? Ja, was würden dir da noch einfallen? Was ist denn jetzt wesentlich an dir? Ja, ich bin weiblich. Ach, das ist jetzt so wesentlich, dass da alles andere hinten antritt? Nicht unbedingt. Nee, was würdest du jetzt noch so als wichtige Merkmale, Kennzeichen, Eigenschaften, Sachen, die, sagen wir mal, auf dem Verhandlungsflugblatt ruf müssten, aufzählen? Ja, ich bin berufstätig und zurzeit ärgere ich mich auch ziemlich darüber, wo ich jetzt berufstätig bin. Ach, deine Berufstätigkeit ist dein Anlass zur Aufregung? Ja. Ja? Sich aufregen bringt Segen. Nicht immer. Naja, aufregen schon erstmal. Ja. Wo bist du denn berufstätig? Na, ich arbeite in der Buchhandlung. Ach, und das ist jetzt ein Grund, sich aufzuregen? Würdest du lieber in einem Fischladen arbeiten? Nee. Nee, nicht unbedingt. Sondern? Nee, oder bei der Polizei? Nee, der Beruf an sich macht mir schon Spaß. Aber? Na, ich find's nicht so lecker mit den neuen Öffnungszeiten. Ach, die regen dich auf? Die regen mich auf, ja. Wie lange habt ihr denn jetzt offen mit eurem Buchladen? Bis 20 Uhr. Und was ist denn ja daran jetzt aber so schrecklich? Na, schrecklich ist an sich eben, dass wir mit der gleichen Arbeitskraft diese Zeiten ausgleichen müssen. Ach, kann man da nicht ein bisschen schummeln, dass man dann wenigstens einer später kommt und der andere früher geht und so? Das machen wir schon, aber da sind wir eben doppelt belastet. Ja. Ja. Das ist natürlich blöde, wenn man so im Laden arbeitet. Ich meine, aus meiner Perspektive findet ihr das schon prima, dass die Läden länger aufhaben. Ja, das stimmt. Und ich würde ja auch begrüßen, dass sie zum Beispiel nachts noch aufhaben. Dass man nachts rumgehen kann und Regenschirme einkaufen, weil man immer Radio hört, dass es morgen regnen soll zum Beispiel. Ja, das ist ja auch alles nicht schlecht, aber ich meine, das darf nicht dann auf Kosten der Leute gehen, die da arbeiten müssen, ne? Ja, aber irgendjemand muss ja dann immer noch im Laden stehen. Wie soll man das jetzt lösen? Man könnte es insofern lösen, dass man vielleicht doch noch jemanden einstellt. Ach so, aber da muss man dann vielleicht dem eigenen Buchhandlungsbesitzer Druck machen. Ja, na, das klappt immer nicht so. Nee, ja nicht? Dass man sagen wir mal so, zivilen Ungehorsam oder Dienst nach Vorschrift oder Widerstand, der nicht zu bemerken ist? So Strategien, habt ihr euch da noch nicht ausgedacht? Nee, das klappt nie so richtig. Man muss ja jetzt nicht gleich sagen, Molotow-Cocktails sind, das wäre natürlich blöde, oder? Das wäre blöd, ja. Ja. Das unintelligent. Ja, aber dass man vielleicht Kunden animiert, zum Beispiel jetzt mal, also was bei der Zeitung Leserbrief ist, dann so eine Art Buchhändlungsbrief zu schreiben, dass es ja wohl nicht angeht, dass die Verkäuferin immer so erschöpft aussehen und ob da nicht mal noch eine frische Kraft hingehören würde und so? Wäre nicht schlecht, aber das sind wahrscheinlich nicht die passenden Kunden, ne? Aber man kann die auch selber schreiben, die Briefe. Man muss ja bloß immer einen anderen Namen und die in unterschiedliche Briefkästen einstecken. Das ist eine Idee, ja. Ja? Ja. Wie viele Verkäuferin seid ihr denn da? Na, 4 Vortagskräfte. 4? Ja, und dann haben wir... Na, kick mal, die 4. Jetzt, sagen wir mal, jede 3 Briefe mit verstellten so Handschriften ein bisschen, mal so eine Schreibmaschine, mal aus dem Computer, mal handschriftlich und unterschiedliche Namen sind schon 12 Briefe. Ja. Jetzt haben die doch alle noch einen Freund oder einen Mann. Na, nicht alle. Naja, aber die ihn haben, die könnten ihn schreiben. Oder die Eltern können schreiben. Die Eltern können schreiben. Geschwister, Bekannte, Freunde. So, dass der auf immer zack 100 Briefe hat. Die euer beklagenswertes Schicksal dem Buchhändler vor Augen führen und die mit aller Eindringlichkeit ins Gewissen reden, doch vielleicht auch eine Halbtagskraft zur Auspufferung der neuen Ladensöffnungszeiten einzustellen. Das ist eine Idee, ja. Siehst du? Widerstand ist machbar, Frau Nachbar. Jo. Bürger, lass das Glotzen sein, auf die Straße reite ich ein, fällt mir da gleich noch ein. Oh, weil ich spiele nachher ein ganz vollen subversives Lied, du. Bleib bloß dran, das musst du dir anhören. Ja, mach ich. Dann musst du die Griffe lernen und dann könntest du zur Not auch, sagen wir mal, im Laden singen. Ah ja. Zur das Gitarre. War kannst, Stimme kannst du. Nee, das muss ja auch nervend sein, die Stimme. Die muss richtig anklagen, dass dem Buchhändler die Trommelfelle platzen. Ah ja, kreisend und schrill. Ja. Ja. Birgit, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Hallo, worüber. Ach Mensch. Dann sag ich, oh, bitte, das habt ihr davon. 721 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter. Heute die Strafnummer, 721 39 32. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Tilly. Tag, Tilly. Ja, bist du auch erkältet? Naja, schon nicht mehr so richtig. Ich war viel erkälteter. Ich war ja richtig super krank. Ja. Interessant, wa? Was? Interessant, wa? Ja, ich kann mit dir mitfühlen. Ich komme jetzt wahrscheinlich gerade rein. Es geht nicht ums Mitfühlen, sondern es geht darum, dass du jetzt dass du durch diesen Satz, dass ich auch krank war, jetzt zum Beispiel richtig teilhaben konntest, du am Leben eines Superstars. Oh, weil mir ist gerade wieder aufgefallen, dass ich Superstar nicht mal richtig aussprechen kann, dass ich dir gleich Scheiße anhört. Hohes Fieber gehabt, wa? Du hast hohes Fieber? Du hattest wahrscheinlich auch ein bisschen hohes Fieber, ja. Nee, ja nicht. Na Juti. Ich war richtig eher unterkühlt vom Kopf her. Aha. Und bin heute noch ziemlich cool im Kopf. Ja. Tilly, worüber hast du dich das letzte Mal richtig aufgeregt? Ich wollte erstmal kurz klugscheißen. Und zwar, Computer kommt von dem Verb to compute aus dem Englisch und heißt so viel wie der Rechner. Aufgeregt habe ich... Was heißt denn To-Compute? To-Compute heißt ja ein Rechnen? Na, das ist doch aber langweilig. Da ist doch die Übersetzung von Mississippi viel interessanter, findest du nicht? Ja, finde ich auch, aber ich wollte es dir nur sagen. So ja. Bildungstechnisch. Und der Zusammenhang zwischen Faschismus und Melioration ist doch auch interessant gewesen, oder? Das Wort kenne ich nicht. Melioration? Sorry. Ich kenne nur Defloration. Bist du dir sicher? Ja. Mann, vielleicht solltest du doch erstmal mit der Melioration anfangen, bevor du dann... Melioration ist, ich würde mal, wie übersetzt man, hast du ein Fremdwörterbuch? Nee, sowas habe ich hier nicht. Mann, das ist so gewissermaßen Wasserkunde. Land trockenlegen, Land feucht halten. Aha. Und Kanäle bauen. Ach so. Und sowas. Muss man kennen, das Wort, nee, was? Ja, das muss man kennen. Ja? Melioration. Gut, also das letzte Mal jetzt mal zum Thema so langsam zu kommen, ne? Na, versuch mal. Um zum Thema zu kommen. Ey, wir müssen ganz schnell machen, die Musik dauert nämlich lange, die ich spielen will. Ach Mensch, ja, jetzt... Tilly, na dann bitte, dann bleib in der Leitung und dann reden wir danach weiter. Einverstanden? Okay. Okay, dann vor allen Dingen hör schön hin bei dieser Musik, ja? Tschüss, Tilly. Dann. So, das ist jetzt... Oh, das ist eine ganz seltsame Musik. Wenn man die von hinten erzählt, dann ist das eigentlich Spliff. Die waren ja, bevor sie Spliff waren, waren sie Nina Hagen-Band. Und bevor sie aber Nina Hagen-Band waren, zack, waren sie Lok Kreuzberg. Das wird mal eine Politrock-Band aus der Bundesrepublik Deutsch. Nee, damals hieß es immer noch BRD. Ein politisches Lied aus der BRD. Hä? Das können wir uns jetzt anhören. Richtig voll gegen den Zeitgeist gesungen, du. Aber schön. Morgens, ich zwäng mich in den Tag und aus dem Bett wie in ein Korsett. Rauche eine Zigarette, trinke Kaffee aus der Thermosflasche. Nehme meine Aktentasche, pack die alten Stullen aus und die neuen ein. Öffne die Wohnungstür und raus. Und setz ein Lächeln auf, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, ihr könnte mein Gesicht verkehrt auslegen. Ich setz ein Lächeln auf, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, ihr könnte mein Gesicht verkehrt auslegen. Könnt ein Kommunist wohl sein? Ich kann ein Kommunist wohl sein? Na Kinder, merkt ihr schon, wa? Das ist ein Song, der so häufig heute nicht mehr im Radio zu hören ist. Au, au, au, das gibt wieder Ärger. So eine Lieder spielen, du. Pff. Und das im SPD-regierten Brandenburg. Beinahe SED sagt, oh Wacker, mich soll der Schlag treffen. Mittags, 10 Minuten vor der Pause. Esse Kuchen, trinke Brause. Der Chef kommt rein, nur so zum Gucken. Ob sich auch alle recht schön ducken. Ich lasse meine Finger zittern, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnte meine ruhige Hand verkehrt auslegen. Ich lasse meine Finger zittern, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnten meine ruhige Hand verkehrt auslegen. Könnt ein Kommunist wohl sein? Ich könnte ein Kommunist wohl sein? Ich dürfen die dann so eine Lieder im Radio spielen, dafür zahle ich doch keine Gebühren. Nicht, dass sie denken, dass wir uns genierten. So ist das nicht bei uns zu Haus. Meine Frau zieht sich auch nackend aus. Nur lieg ich oben, lose zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnten meine Stellung verkehrt auslegen. Nur lieg ich oben, lose zum Schreien. Wegen der Kollegen, die könnte meine Stellung verkehrt auslegen. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Ja, ist schon eine Weile her, dass so eine schöne Lieder gesungen wurden. 23.31 Uhr. Kurzinfo. Vollzug. Das serbische Parlament hat am Abend die Oppositionserfolge bei den Kommunalwahlen offiziell anerkannt. Das Sondergesetz war von Präsident Milosevic unter dem Druck der Opposition eingebracht worden. Grundlage ist ein Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Darin war der Wahlsieg der Opposition in 14 von 18 Städten anerkannt worden. Massenproteste. In der albanischen Hafenstadt Vlora haben am Abend erneut etwa 10.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Am Morgen hatten sich 30.000 Albaner an einem Trauermarsch für einen erschossenen Demonstranten beteiligt. Gesprächsbeginn. In Lima sind die ersten offiziellen Gespräche zur Beendigung des Geiseldramas aufgenommen worden. In der Nähe der Residenz des japanischen Botschafters trafen sich Rebellenführer Rojas und Regierungsunterhändler Domingo. In der Gewalt der Rebellen befinden sich noch 72 Menschen. Freilassung. Israel hat am Abend 31 inhaftierte Palästinenserinnen freigelassen. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof einen Eilantrag von Hinterbliebenen israelischer Terroropfer abgelehnt. Die Angehörigen wollten die Entlassung von 6 Frauen verhindern. Oscar-Nominierungen. Als bester Film wurden Der englische Patient, Fargo, Jerry Maguire, Lügen und Geheimnisse und Shine vorgeschlagen. Armin Müller-Stahl erhielt eine Nominierung als bester Nebendarsteller in Shine. Wetter. In dieser Nacht wieder Regen, dann um 5 Grad. Morgen bis zum Nachmittag Regen, dann um 10 Grad. Verkehr. Keine Meldungen, gute Fahrt. Ach, dann keine Meldung. Oh, das ist ja super peinlich. Ja, kann ich auch. Ah ja, vielen Dank. Das waren Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. The Crazy World of Fritz präsentiert die Band mit der wildesten Sängerin dies und jenseits des Ärmelkanals, Skunk and Nancy. Skunk and Nancy, live in Berlin, Samstag, 22. Februar im Huxleys. Rasiertes, rasant rübergeholt. Von Fritz. Oh ja, würde ich empfehlen, kann man glaube ich hingehen. Ich hatte die ja auch in meiner Sendung gehabt. Naja, Johnny hat die dann kurz vorher eine Weile gehabt. Ja, anderthalb Stunden haben die sich so ein bisschen warm geredet und dann kamen wir so 5 Minuten lang richtig zur Sache. Tach! Hey! Tach! So muss es nämlich sein. Tach! Und dann zack, muss er drin krallen. Tach! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen. Ja, das ist doch schön, wenn man so eine eigene Sendung begrüßt wird, oder? Da muss man doch gleich eine ordentliche Musik hinterspielen. Beck, der singt Arschloch. Aber das heißt, auf Englisch heißt es der Asshole. Und der singt Englisch. Na, Kinder voll neidisch, was ich so kenne, alle dwangen Sachen. Spezieller Musik. Your brains went black when she took back her love and put it out into the sun. Birds did fly where the heavens all went dry, and the cigarettes were smoking by themselves. She'll do anything, she'll do anything, she'll do anything to make you feel like an asshole. Gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Call her name, she looks the same as you. Question mark stretched across her skin. She dangles carrots, makes you feel embarrassed to be the fool you know you are. Habt ihr doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Über eine Frau, die hier in meinem Haus wohnt, ja. Ach Mensch, ja, jetzt reden die sich alle nur über Clean. Ja? Jeden Morgen. Und ich bin total. Aber man könnte aber auch andersrum definieren, dass du hier jeden Morgen über den Weg läufst, oder? Ja, bis jetzt, letzte Woche nicht mehr. Jetzt geht sie immer 5 Minuten früher mit ihrem Hund, Gassi. Siehst du, weil sie clever ist, weil sie den Anblick, deinen Tränendrüsigen Morgenanblick wahrscheinlich auch nicht aushält. Ich bin so ein Morgenmuffel, ich komme mit nicht mal mit meinen liebsten Leuten klar. Und wenn mich dann noch eine Frau volllaufen. Wie viele liebste Leute hast denn du? Wie viele liebste Leute hast denn du? Also 2 Elternteile und ein Meerschweinchen. Und wissen die davon, dass sie liebste Leute sind oder sein sollen? Ach ja, ich glaube, die können sich jetzt gerade noch so denken, ja? Oder so. Ja, aber Tilly, du bist doch jemand, der zum Bund gehen will, oder? Ja, ne, ich überlege immer noch. Ja, aber da musst du doch auch andere Sachen geben, die einen aufregen. Nein, du musst dir mal anhören, warum diese Frau. Ist der, ich steige jeden Morgen mit meinem Fahrrad in den. Na, sag mal, aber jetzt zur Bundeswehrpolitik hast du ja kein Aufregungsverhältnis? Oder sagen wir mal zum Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung? Ach ja, doch, der trägt mich hoch. Naja, was soll er ja nach seiner Fassung glücklich werden? Nee, naja, dann noch lieber die Frau im Fahrstuhl. Dann reden wir doch lieber darüber. Was regt nicht da auf? Was denn? Naja, zum Ansehen, was bei dem Ansehen der Bundeswehr in der deutschen Bevölkerung betrifft. Ach Mensch, das ist diese Anti-Haltung, das ist diese grundsätzliche Rebellion. Siehst du, die da bei mir zum Beispiel auch gleich hast. Merkst ja, du das? Aber weißt du, guck mal, ich bin doch auch gleich so ein Typ Bundeswehr. Oh, da nölt er doch rum. Ja. Oh, oh. www.bundeswehr.de. Oh. Lass mich doch mal zu Wort kommen. Hast du dir die Seiten schon mal angekickt im Internet? Die Bundeswehrseiten? Nee, aber ich habe so ein vom Berufsinformationszentrum so ein tolles Buch gekriegt, wo alles drinsteht. Aber natürlich ja. Schade, ich krieg, so eine Theorie, aber krieg hier meinen Computer leider nicht an. Wie? Ich krieg hier meinen Computer leider nicht an. Dann musst du Johnny nochmal zurück ins Studio holen. Meinst du? Ja, der kann das doch. Ah, hier steht illegal exit has been attempted. Das ist unmöglich. Du stellst mir hier eine Frage. Ich wollte jetzt gerade konkret werden, ja? Ja, naja, aber weil ich konfus bin, ey, stell mal vor, ich habe hier 415 Knöpfe zu bedienen. Ja, ich hab das ja auch schon. Einen Anrufer in Schach halten, sowas wie dich, und dann noch versuchen, einen Computer anzukriegen. Oh, und dann noch sowas wie mich, wie ihr sagt. Oh, ja. Oh, nee. Oh. Oh. So, aber Tilly. Darf ich jetzt deine Frage beantworten? Ja, jetzt sag mal, was dich an der Mentalität der deutschen Bevölkerung hinsichtlich der Bundeswehr aufregt. Ja, diese, wie gesagt, die wollen nicht einsehen, dass irgendwo eine Armee nötig ist. Wofür denn jetzt? Wofür? Wofür? Weil da irgendwo immer noch ein paar Idioten sind, die uns bedrohen wollen. Meinst du, also der Franzose, der Erzfeind? Nein, noch nicht der Franzose, wir sind doch aufgeklärt. Nein, ich sehe wirklich, dass aus dem Nahen Osten eine ziemliche Gefahr ausgeht. Von den ganzen Fundamentalisten, mir ist doch scheißegal, was die wollen, aber die sollen bloß friedlich sein. Und wenn sie halt ihre Religion leben wollen, ja. Ah. Aber die sollen dann nicht mit Waffen, weil, und wir brauchen doch die Armee irgendwo als Abschreckung, meiner Meinung nach. Und, gut, wobei, abschreckend ist er ja, da hast du ja schon recht. Oder? Ja, natürlich, ja? Wenn du die Leute siehst, war im Exerzierschritt. Aber da ist doch auch wieder blöde, wenn die dann so eine Big Band haben zum Beispiel. Hast du schon mal die Bundeswehr Big Band gesehen? Ja, naja. Und dann spielen die, dann spielen die so blöd, ja, und dann so, Glenn Miller, wir spielen jetzt mal Glenn Miller, wir haben lustige Sachen an. Sprünge früher aus dem Feld immer, ne, wenn die dann getrommelt haben und der Gegner dann Angst haben sollte letztendlich. Nee, aber dass die jetzt so eine Big Band haben, hat doch ganz andere Ursprünge, oder? Das ist doch wahrscheinlich die Amerikanisierung der deutschen Armee, die da stattgefunden hat. Ja, nach dem Krieg, zack, die Armee hier, Kaugummis, Schokolade, Zigaretten und Swingmusik. Ja, das ist diese Imagearbeit vielleicht von der Bundeswehr. Ist so eine Imagearbeit, ja. Aber trotzdem siehst du denn jetzt nicht ein, dass irgendwo doch eine Armee nötig ist, solange... Nee, aber siehst du andererseits ein, dass ein Big Band ein bisschen out of time ist? Ja, eine Big Band ist out of time, bloß eine Big Band schicken wir ja auch nicht an der Front. Nee, aber ich meine jetzt, um, sagen wir mal, gute Stimmung zu machen, wenn die richtig prima Musik, wenn die so ein bisschen so samplen würden, so Ambient-Zeug irgendwie, so Sachen. So roter Mikro-mäßig. Oder, naja, ist ja nicht direkt Ambient. So ein bisschen Trance, dass sie so die Augen verdrehen und die Dreadlocks dann unter der Mütze vorrollern und die Ehen dann, hinten steht einer und dreht noch ein bisschen, dass der Unteroffizier nicht sieht, einen Joint, so, ja, zack, klar. Also dann erst mal eben durch. Sind, und dann überraschen sie aber das Publikum, indem sie so Punk-Nummern spielen. God Save the Queen und so. Na, das wäre schon lustig. Das wäre nicht schlecht, oder? Trotzdem, die Leute sind so stur gegen die Armee mittlerweile. Man fühlt sich ja schon richtig scheiße, wenn man sagt, man will vielleicht zur Armee gehen. Mhm. Na gut. Und das findest du jetzt nur doof oder richtig das richtig auf? Hast nee, du schon die Frau aus meinem Haus regt mich auf mit ihrem scheiß Köter, weißt du? Ach, die blöde Frau, lass doch mal die blöde Frau weg. Ey, du, die hat so einen hässlichen Hund. Aber sag mal jetzt nicht von dir aus, ihr habt's nicht mal so in der letzten Zeit so eine Art Bundeswehraufregung? Och, wisst du, das geht mir alles klar. Ja, ich krieg mich immer auf, wenn da geschrieben wird oder propagiert wird, Soldaten sind Mörder, das ist schwachsinnig. Meiner Meinung nach. Nee, aber das stimmt, erstmal stimmt das grundsätzlich. Man müsste dann bloß hinterher sagen, aber wir brauchen Mörder. Warte mal kurz, ganz kurz. Ja. Ja, gleich. Ja. Oh ja, ist ja gut, ich habe morgen Schule. Ach ja. Gott, dein Unteroffizier. Ja. Oh. Ja, ist ja okay. Eieiei. Versuche. Raus. Ja, ich hab. Ja, könnte mal bitte die Ohren. Mach das Licht aus. Ey, kommt. Wegtreten. Ich kann euch ohne Überweiler anrufen. Ach, nein. Eltern. Scheiße. Oh ja, ist ja okay. Siehst du, da wärst du doch jetzt wahrscheinlich froh, wenn du die Frau aus dem Haus da hättest mit ihrem Köter, oder? Und nicht deine liebsten Eltern. Nö. Nee? Also, doch, ist doch ganz niedlich, wie sie sich immer aufregen. Niedlich. Ja? Ich glaube, das wird noch viel niedlicher, wenn du sie einfach mal so anlaufst, nach hinten weggetreten. Nee, das darf ich mir nicht erlauben. Nee? Ich flieg hier noch raus, ey. Ach so. Das wäre ja doof. Und irgendwo will ich ja noch diese Frau ständig erleben und aufregen dürfen. Dann wärst du für immer gewissermaßen im Außeneinsatz tätig. Diese Frau hat mir neulich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Deine Mutter? Nein, diese Frau. Ach, die andere. Ach. Beschimpft mich am frühen Tilly, glaub mir, die Frau ist uninteressant. Ja, ich stehe ja irgendwo drüber. Okay, Tilly, danke erstmal für den Anruf. Genau. Dir auch. Und lass du dich, ach naja, Mensch, ach, das mit den Eltern ist sowieso ein Kreuz. Ach, hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, ich hätte jetzt beinahe die Nummer, trotzdem, du hast dich zu spät gemeldet, sag die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter 721 39 32. Es gibt nichts Schreckliches als den automatischen Anrufbeantworter. Der hat nämlich the most sexiest voice unter den Answering Machines und unter der Sonne. Und wenn man da anruft, ist man natürlich voll frustriert, weil man eben nur die Stimme hat, weil man dann sofort eigentlich ran möchte und anfassen und ein bisschen kuscheln und so nackte Haut an nackte Haut reiben und so, das ist alles nicht möglich, aber man kann ja mal so einen Voice-Test machen, 721 39 32, da meldet er sich dann mit seiner zärtlichen Stimme. Hallo, wer warst du? Ja, Detlef. Detlef? Ja. Tag Detlef, worüber hast du dich aufgeregt? Jetzt über Kleinkram oder über Großkram? Na, so mittelmäßig würde ich sagen. Wann ist mittelmäßig? Ja, ich habe mich eigentlich ein bisschen aufgeregt über die Sache mit der Wochenpost. Ach so. Ja. Dass sie die eingestellt, dass sie die jetzt der Woche zugeschlagen haben. Ja, nicht nur das, sondern auch diesen Brief und wie man dort vereinnahmt wurde. Also wo ja quasi so eine Vereinigungssache wiederholt wurde in so einem kleinen Rahmen, aber das war ziemlich... Wie oft hast du denn die Woche, oder seit wann liest du die Wochenpost? Die lese ich... Oder hast du gelesen? Nee, ich habe eigentlich nach der Wende habe ich die andere gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, die kenne ich. Ja, die wurde eingestellt. Ja, aber die gab es ja irgendwie auch nur ein Vierteljahr, oder? Die andere. Ja, na jedenfalls, dafür gab es dann die Wochenpost und dann seitdem... Was heißt, dafür gab es dann die Wochenpost? Ach so, bei dir. Du hast dich dann für die Wochenpost entschieden. Ja, ja, ja. Ja. Also lese ich die so seit 90 oder 91 so. Ach, und vorher nicht? Zu Ostzeiten nicht? Nee. Weil du aus dem Westen kommst? Nee. Weil du damals noch nicht lesen konntest? Nee, das nicht, aber eigentlich... War die Wochenpost, naja, weiß nicht, war nicht so mein Interesse. Wie alt bist du? Ich bin 39. Aber Wochenpost haben doch alle gelesen. Was? Natürlich, da haben sich doch am Mittwochmorgen immer Schlangen am Zeitungskiosk gebildet. Zu Ostzeiten noch. Nee, aber das... Kannst du dich da ja nicht mehr dran erinnern? Oder doch, NBI oder so ein Zeug? Aber ich meine, Wochenpost war ja eigentlich mehr ein bisschen was für Ältere. So. Also naja, so ein Kreuzworträtsel. Aber ja, hinten aber der Gerichtsbericht von Rudolf Hirsch war doch großartig. Ja, na, also nur wegen Gerichtsbericht habe ich das nicht gekauft. Dann war es mir eigentlich auch so, mich da anzustellen. Oder? Ja, aber wenn du jetzt seit 91 die Wochenpost gelesen hast, hast du dich da nicht auch ein bisschen beschissen gefühlt? Wie dann da immer irgendwie neue, forsche, sagen wir mal, Münchner Journalistschulabgänger da irgendwie versucht die haben. Die so übernommen haben, ja, das fand ich schon. Ja, immer wieder eine neue, flotte, wessi-blöden Arschloch-Ohrring-Zeitung zu machen? Ja, also diesen Versuch, das habe ich schon gemerkt. Aber ich meine, immerhin war ja noch ein bisschen... An Kultur war ja noch was da, von den Leuten, die geschrieben haben und ein bisschen an Informationen, was so kam. War ja aber das war doch immer so unzuverlässig. Ich meine, ich habe ja auch immer mal reingekickt, aber dann haben die doch so einen Schwachsinn in den Opernfan gekriegt und dann wurde in der Kultur immer nur noch über Oper berichtet. Ja. Kannst du dich nicht mehr, hast du nicht mitgekriegt? Ja, ne. Das war doch schrecklich. Und dann sind die immer alle angeritten und haben dann versucht zu erklären, wie toll Berlin ist. Nur weil sie aus der Provinz kommen. Das ist dreimal passiert, immer mit jedem neuen Chefredakteur. Der hat dann immer geschrieben, ach, jetzt bin ich hier in Berlin, ach, ist ja eine tolle Stadt hier, Berlin, ist ja eine Brücke zum Osten und ist ja Metropole und ist so aufregend und Nutten hat's und ach, der Osten und die ollen Häuser und super Clubs und ach, gruselig. Und jetzt mit der Woche bist du überhaupt ganz unzufrieden? Nee, die habe ich jetzt abbestellt. Also ach, warum denn? Ey, so schlecht ist die Woche ohne ich. Nee, das ist mir schon klar, dass die nicht so schlecht ist. Die ist schon ganz okay. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber... Ich fand das einfach vom Stil her ein bisschen, also eine ziemliche Sauerei. Naja, was hätten sie machen also sollen? Will ich hab ihnen auch geschrieben, also wenn, werde ich die Sache beobachten, wie sich die Woche entwickelt und vielleicht später nochmal abonnieren, aber aus eigener Entscheidung nicht wieder so übernommen werden. Das fand ich so das Fiese eigentlich daran. Naja, aber ist ja die Wochenpost wirklich... Die machen auch wieder so eine Vereinigung, so Ost und West, und wir gucken mal, was da wächst so. Und gleichzeitig wollen sie eigentlich nur die Abonnenten haben. Und das fand ich so ein... Finde ich aber immer erstaunlich, dass sich das dann an so Sachen festmacht wie die Wochenpost, die schon irgendwie, finde ich, ziemlich weit weg vom Fenster war und wo irgendwie ja nicht mehr viel zu übernehmen gab. Also ich meine, das... Klar, der Effekt ist, es gibt keine Wochenpost mehr, so, weil sie die irgendwie zugrunde ruiniert haben. Ja, aber was gibt's denn sonst für eine Wochenzeitung? Naja, zumindest zwei, also zumindest irgendwie die Zeit und die Woche. Und das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt, aber da muss man schon leicht eher kirchlich sein, wenn es das überhaupt noch gibt. Oder heißt es vielleicht nur noch Allgemeine Sonntagsblatt? Hm. Und Zeit ist zu dicke, oder? Hm? Zeit ist zu dick. Ja, doch, denke ich schon, die ist ja zu dick. Hm. Also das fand ich eigentlich vom Format her ganz gut bei der Wochenpost, dass das eine Zeitung war und nicht so viel lose Blätter. Die eine hat es mitgenommen aufs Klo und ein anderer hat es da liegen lassen und bei der Woche jetzt so zum Schluss. Ne? Also ja, das fand ich unmöglich. Wie was? Lass mal die Zeitung auseinandergenommen und teilweise mit aufs Klo? Das eine Blatt, das mit was ihm gerade gefällt und meine Frau nimmt das und so. Mensch, da musst du aber mit deinem Sohn und mit deiner Frau reden und nicht mit der Woche über böse sein. Das war bei der Wochenpost einfacher. Da konnte man fragen, wo ist die Wochenpost und dann lag die noch irgendwo, ne? Ach so. Na, oder du musst da hättest da gleich mit einem Klammeraffen ran, du musst. Zack, zack, zack, zack, alles vernageln. Ja. Ja, und dann kann man die nur noch im Block mitnehmen. Ja. Ach Mensch. Naja, die Wochenpost. Gut, aber war ein interessanter Anruf, danke ich dir. Tschüss. Tschüss. So, Kinder, worüber regt ihr euch denn so auf? Oder habt ihr euch in letzter Zeit besonders aufgeregt? Mit der Woche hat mich ja jetzt schon, Wochenpost hat mich ja schon eher interessiert, als jetzt, sagen wir mal, blöde Nachbarn. Die hat ja jeder, aber keine Wochenpost hat nicht jeder. Hallo. Ja, hallo, Kuttner. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Ralf. Hallo, Ralf. Ja, es gibt einen Haufen Zeug, worüber ich mich aufgeregt habe und dauernd aufrege, aber was willst du denn hören? Welche Richtung interessiert dich denn? Eher die kleinen Sachen oder die großen? Eher die großen jetzt. Jetzt kam so viel Kleinkram, dass wir mal ein bisschen versuchen müssen, irgendwie globaler zu denken. Also die richtigen großen Sachen, da kann ich mal wirklich sagen. Nicht die richtig großen, ein bisschen drunter. Das muss schon irgendwie so mit dir zu tun haben. Verstehst du, das ist ja ganz schwierig. Oh, mit mir? Sagen wir mal so, ach, jetzt sagen wir Waldsterben, Ozonloch und so ein Zeug, darüber kann man sich nee, ja nicht wirklich... Also was mich zum Beispiel unheimlich, wo ich mich wirklich geärgert habe, wo ich wirklich da gesessen habe, habe gedacht, verdammt, was bringen die für ein Zeug? Das war eine Fernsehdiskussion. Ich glaube, vorgestern lief wieder was, da ging es um Rentenreform oder was, wo irgendwie so ein junger Typ saß, welche von Rentenversicherungen, dann irgendeine von den Grauen Panthern und darüber redeten, wie weit irgendwie, weiß nicht, die Jungen jetzt da von ihrem Geld noch mehr abgeben müssen, um die Renten zu sichern oder ob das, wie das weiterläuft und so. Und mich hat auch nicht mal das Thema so von der Sache, sondern wie die Leute diskutiert haben, das hat mir so tierisch aufgeregt. Was war denn für eine Sendung? Ja, ich glaube, das war Talk im Turm oder irgend sowas, dieser Böhme oder so. Ja. Kleiner, dicker Glatzkopf. Ja, ja, das ist Böhme. Ja, genau. Das ist Talk im Turm. Ja, genau. Und wobei, das ist ja der Einzige, der nur so halbwegs seriöse Talkshows macht, oder? Ja, wobei ich eben fand, die Art, wie der, also der Böhme zum Beispiel, wie ich habe die Seele wirklich selten, aber da hat überhaupt nicht nachgefasst. Also an Stellen, wo die Leute wirklich, sag mal, zum Teil... Na, Unsinn geredet haben, kann ich noch nicht mal so sagen, aber sich zumindest rausgeredet haben und eigentlich offensichtlich raushängen haben lassen, dass keine Argumente haben oder so, da hat er nicht nachgefasst. Der ist dann so auch so lapsig drüber gegangen. Also da habe ich wirklich da gesessen, habe gedacht, verdammt nochmal, da müsste der doch jetzt hingehen und wirklich die beim Schlawittchen packen und danach bohren, bis sie irgendwann gestehen müssen, dass sie hier eigentlich die Leute wirklich für noch dümmer verkaufen, als die meisten schon sind. Und sag mal, hast du dir jetzt die Sendung dann bis zu Ende angeguckt oder hast du aus Wut umgeschaltet? Ich habe Pino wieder gesetzt, nochmal zurück, dann waren sie wieder drauf und da waren wieder ein paar Sachen, wo ich kurz zugehört habe und dann wieder gesehen habe, oh nee. Hm. Schon wieder drumherum geredet und... Kriegst du gerne so Talkshows oder häufig? Ach, also ich sag mal, bis vor 2 Monaten fast schon suchtmäßig. Bis vor 2 Monaten fast suchtmäßig? Suchtmäßig. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt nicht mehr, gar nicht mehr. Und was hast du dann immer so gesehen? Ach, den ganzen Scheiß, der da lief. Von Arabella über... Arabella über, was nicht, war eine Hans Meiser und diese, also wirklich alles, was da lief, was immer morgens bis 12, bis... Ach, ehrlich, wie alt bist denn du? Ich bin 28, aber studiere noch. Studiert er, der Hans Meiser kickt und Arabella? Ja, das ist wirklich, da werden an die niederen Triebe, werden dort so ungefähr... Aha, da ist natürlich was, ja, das ist eine Erklärung. Und du denkst halt, da könnte doch mal irgendwas, ne? Ja. So, und da hockst du dann und guckst, wie gesagt, also ich meine, ich kann sagen, ich habe es glücklich abgestellt. Und wie lange hast du, hat deine Sucht so gedauert? Ja, das war immer, ich habe morgens durchgeguckt, bin dann rechtzeitig zum Mensa gegangen um 1:30 und dann... Ja, nee, aber jetzt sag mal ein Jahr oder 3 Jahre oder 2 oder 1,5? Ja, ich würde sagen, das ist immer so, ist meist im Winter bei mir, also ich würde jetzt sagen, was war ab Oktober oder so. Im Sommer habe ich eigentlich noch andere Sachen zu machen, weißt ja. Du? Also im Winter ist scheiße, da kannst du draußen nichts machen und Skifahren ist nicht mein Fall und so. Und was studierst denn du? Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik? Wobei ich jetzt noch mehr Zeit habe, ich schreibe gerade das Diplom, da kann man es noch besser einteilen dann. Ja. Und was war denn irgendwie wirklich der Auslöser, damit aufzuhören? Dass ich gesagt habe, es ist ein Wahnsinn, was für eine Zeit drauf geht, dass ich langsam Angst gekriegt habe, dass die Diplomarbeit nicht fertig wird und so. Ach, das ist ein guter Grund, Mensch. Und da habe ich auch das ist ja dann aber für andere Leute dann doch schwer, ihre Sucht zu bekämpfen, weil die haben ja dann keine drückende Diplomarbeit. Naja, ich weiß. Ich habe auch überlegt, wie machst du das? Habe ich auch wirklich drüber nachgedacht. Habe irgendwie gedacht, also am sinnvollsten ist, du nimmst einen Fernseher und schaffst ihn irgendwo weg, wo du nicht rankommst, dass du also sprich nicht aufbauen kannst. Dann habe ich aber irgendwie dann doch mal gesagt, jetzt muss auch anders gehen. Also so völlig bescheuert bist du ja nun auch nicht. Also ja. Irgendwie Und naja, tatsächlich, irgendwie, also wenn ich ein bisschen abgelenkt habe, dann ging es auch plötzlich. Ne? Kriegen wir aber ein ganz einfaches Mittel, ist doch auch lange wach bleiben, bis tief in die Nacht zum Beispiel. Ja, aber was, lange wach bleiben, was kannst du auch wieder machen, dann guckst du halt abends, weil die fahren die Shows, die dann ach so, laufen. Ah. Dann kommt man selber raus, das ist keine Lösung. Also wobei, ich bin ja irgendwie ganz froh, weil ich glaube, grundsätzlich bin ich eigentlich auch eher suchtgefährdet, aber inzwischen stelle ich mich zu blöde an mit Fernsehen. Ich kann ja nicht mehr Fernsehen kicken. Ich muss mich richtig zusammennehmen, mir zum Beispiel, um mal einen schicken Film anzulegen, also selbst irgendwie ein Video einzulegen, krieg irgendwie nicht mehr auf die Reihe. Das finde ich aber praktisch, darüber freue ich mich sehr. Was waren denn die schlimmsten Talkshows, die du so gesehen hast? Wo dich wirklich aufhier, oder gibt's, sagen wir mal, so einen Talkshow-Typus, über den du dich besonders gerne aufregen kannst? Nee, das nicht, nur von den Themen her kann ich sagen, so am Ende irgendwo, das vielleicht ging es doch deshalb doch leichter aufzuhören. Irgendwann, sag mal, wenn wirklich immer dieselben Themen und dann vor allem auch meistens noch auf verschiedenen Sendern mit denselben Leuten kommen, da ist irgendwann auch mal Schluss. Da habe ich irgendwann, also muss ich wirklich sagen, diese ganzen, wenn es immer ging um irgendwas mit Sex und was weiß ich, das war ja meistens Thema da, ja. Bei denen, dass ich da wirklich an manchen Stellen plötzlich auch mal gesagt habe, nee, also jetzt ist wirklich, was da breit geredet wird, ich weiß es nicht, das war wirklich, da war es dann so ein Ding, wo ich sage, ich konnte es nicht mehr. Ja, machen. Aber so eine Hassfigur wie zum Beispiel Jürgen Fliege, den ich ja abgöttisch liebe, hast du nicht. Kann ich so richtig nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe bei allen so Typen, wo ich Phasen habe, wo ich sie erwürgen könnte. Ja. Und Phasen, wo ich sage, naja, da haben sie mal ein bisschen was vernünftig gebracht. Und hast doch, du denn jetzt... Doch, eine habe ich. Und zwar, doch, wirklich. Und zwar, ja, wie ist denn das? Das ist auch die auf RTL, glaube ich, ein bisschen dick. Und eine Frau, dick, klein und... Ach, ja. Na, das fängt ja schon gut an, du. Ja. Aber jetzt nicht wegen der Person, sondern weil die einfach die Leute überhaupt nicht ausreden lässt. Ah ja, oh Gott. Also das, da kriege ich auch mal. Ich meine, klar, die haben Zeitdruck, ist logisch. Ist gemacht hier schnell viel Thesen durch und dann. Aber da ist eine wirklich, das ist eine Katastrophe. Da fängt dann an zu reden, dann bricht er den halben Satz ab und also, aber wie gesagt, die habe ich glaube ich keine. Ja, Mensch, da ist es doch aber ein wahrer Segen, dass es so tolle Radio-Talkshows hier, so Radiosendungen gibt, da, wo so Leute anrufen und so. Naja, also muss ich sagen, Fritz kriege ich nicht allzu lange. Ach so. Die hier verkabelt, also ich bin in Dresden und wir haben das Kabelanschluss noch nicht allzu lange. Und ah ja. Vorher haben zwar alle mal erzählt, Fritz ist toll. Ich meine, das ist auch eine Sache, wo ich mich über aufrege, kann ich direkt sagen. Also Radiosender hier in Dresden, Radio, normal, was über den Äther kommt. Ja, voll Ausschlag, oder? Aber wirklich. Es ist nichts dabei, was irgendwie so ein bisschen erfrischend, so ein bisschen aktionsmäßig oder irgendwas ist. Da war zum Beispiel, da bin ich untreu geworden, Fritz. Also weil ich meine, Radio habe ich jetzt nebenbei immer laufen, wenn ich arbeite, das ist klar. Und zwar da lief, haben sie irgendwie angekündigt, ich weiß nicht, Radio Energy, ich weiß nicht, was es war, der NDR oder sowas. Blind Date Show, heute Abend und so weiter vermitteln. Ja, ich dachte, komm Mensch, was könnte mal was Fetziges sein, so wie mal in München oder so im Radio. Mensch, was Fetziges, aber fetzig hast du toll gesagt. Habe ich gedacht. Dann fangen die da an und haben, die Sendung war 3,5 Stunden oder so. Und da haben sie tatsächlich 2 Leute geschafft zu vermitteln. Also so, ich wirklich das so lang gezogen und raus und wo normalerweise, wie gesagt, wenn ihr sowas... Ist ja ausgesprochen würdet, schlechte Erfolgsquote, oh, wa? Nee, ist auch langweilig, was du wirklich, du denkst, da du sitzt... Siehst du, mit so in Sachen, da kitzelt's ja auch immer mein Ehrgeiz raus. Da denke ich ja auch, ich sollte mal eine Blind-Date-Show machen, das würde wahrscheinlich so ein Massenheiraten enden, oder? Wahrscheinlich. Dann würde ich in so einem Fußballstadion moderieren und links die Mädchen und rechts die Jungs und zack, dann würden die alle aufeinander zustürmen und dann würde ich ihnen meinen Segen geben. Ich meine, hin und wieder kann man sowas ja auch mal machen. Ich meine, das kommt doch hin und wieder mal. Da wäre Party. Ja. Ach, ich werde mal vielleicht eine Vermittlungsshow hier machen. Ja. Das ist eine gute Idee. Sag mal jetzt schnell, letzte Frage noch. Hast du das traurige Schicksal von Frau Schreinemakers verfolgt? Nee, was ist los gewesen? Na, wisst ja nicht. Na, die ist doch voll eingebrochen jetzt bei RTL. Nicht mehr, oder was? Nee, na, ist blöde, weil bei Sat.1, da hat sie immer so für olle Leute gemacht. Jetzt ist sie bei RTL, wo immer so eher Jungschnäpfen kicken. Und da kommst du natürlich mit Krampfader nicht so weit als Thema, oder? Also, das wollen die nicht hören. Das hab ich wirklich nicht geguckt. Also die Frau, die hat ganz früh hat die mal eine Sendung gemacht, und hat sie mir nicht gefallen. Und da war Schreinemakers für mich eigentlich tot. Ja, na, die ist ja auch so stimmenmäßig so eine Sirene. Aber was soll ich mich da beschweren? Nee, so verrückt, da kann sie ja nichts für. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Ich sag jetzt aber trotzdem zur Strafe nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 7:1, 39:32 und jetzt aber wieder ein Song, der mir hier voll aus dem Herzen raussingt. Eher quasi Schreinemakers bei Sat.1. Wir alten Säcke. Na, alles klar, war Element of Crime. Wir hocken uns traurig in die Dämmerung auf der Suche nach dem Guten. Alten Schwung, wessen Schnapsidee war es denn, hierher zu gehen und dem weichgespülten Elend ins Auge zu sehen? Denn eins war doch vorher völlig klar, hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Am Tresen wird betrügerisch eingeschenkt. Die Mehrheit will sowieso ein Sportgetränk. Und genauso wie sie trinken, so tanzen sie auch. Lass die Kippen in der Tasche, hier wird nicht mehr geraucht. Das bringt doch die Gesundheit in Gefahr. Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Mans Kiste mussten da weg, weil die jetzt fest vermietet ist. Das Gebüsch mit dem schönen Ungetier, du weißt, das hat an Armen und an Beinen vier, das ist auch schon lange nicht mehr da. Es ist nichts, nichts mehr wie es war. So, Kinder, und jetzt kommt aber die entscheidende Strophe. Da müsst ihr bitte ganz, ganz genau hinhören, auch wenn Bogi wieder meckert. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. So, jetzt kommt die Stelle. Ein alter Sack zu sein ist hier nicht schwer. Und traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist doch ein Gebüsch. Die Stelle spielen wir, glaube ich, gleich nochmal kurz. Ich versuche die mal hier nochmal so ungefähr hinzukriegen. Weil das ist echt so toll. Ha? Na, abspielen hier! Ein alter Sack zu sein ist hier nicht schwer. Und traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist doch ein Gebüsch. Ich finde, die Stelle sollten wir ruhig nochmal spielen. Und jetzt haben sie schon, jetzt ist ja schon zweimal gelaufen. Jetzt könnt ihr da im Grunde fast mitsingen. Und ich finde, das ist durchaus ein Song, der lohnt mitzusingen. Ein alter Sack zu sein ist hier nicht schwer. Und traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist doch ein Gebüsch. Schließlich sind wir jetzt die Avantgarde. Und es ist nichts, nichts mehr wie es war. Es ist nichts, nichts mehr wie es war. Gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle oder an den halbautomatischen Anrufbeantworter, der hat die 721 39 32. Und ich muss mal sagen, wenn man da schon anruft, da kommen mir ja Klagen vom halbautomatischen Anrufbeantworter, dann muss man natürlich auch was sagen. Und jetzt haben wir so einen Reim hingekriegt, von Klagen zu sagen, weil die Gebühren sind dann sowieso bezahlt. Die 12 Pfennige sind weg, ja. Und die sollte man der Telekom ja nicht in Rachen schmeißen, ohne nicht was gesagt zu haben und dadurch dann wenigstens im Gegenzug quasi die Leitung ein bisschen abgenutzt zu haben, eben 12 Pfennig mäßig. 721 39 32, da kann man auf Band sprechen, was einen selber so aufregt. Und das wird dann schick zusammengeschnitten und dann können wir uns am Anfang der nächsten Sendung anhören und haben da dann so eine Brücke von der einen Sendung zur anderen geschlagen, sodass es dann richtig insgesamt so eine Art Netzstruktur wird und man könnte dann vielleicht, wenn man 48 Sendungen so dann miteinander verhakelt gehört hat, dann ist es im Grunde wie ein Pullover. Das wärmt die Seele, das wärmt das Gemüt und das wärmt Das schärft den Verstand. So, aufregen, aufregen. Worüber ihr euch so aufgeregt habt, will ich heute eigentlich mal wissen. Ich habe mich ja selber vorhin voll repräsentativ und PC aufgeregt. Das kann ich jetzt leider nicht wiederholen. Das war spontan, das war ganz unmittelbar. Das ist so aus mir rausgeschossen. Sowas kann man sich nicht aufschreiben und dann nochmal vorlesen. Da muss man dann eben manchmal schon die Sendung von Anfang hören, damit man überhaupt mitkriegt, worum es so geht und worüber ich mich jetzt aufgeregt habe. Wenn es dann jemand interessieren sollte. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Manna, hallo? Ja, hi. Oh Gott, wer bist denn du? Ja, Ima oder auch Fatima. Ima ist meine Abkürzung. Ima ist die Abkürzung? Ja, genau. Ach, das ist bloß eine Abkürzung oder hat das was zu bedeuten? Ima, ja, Hebräisch heißt es Mutter. Mutter und Fatima, was heißt denn das dann? Weiß ich nicht. Na, vielleicht muss doch auch irgendwas mit Mutter, wenn es hinten Mutter ist. Ja, dachte ich auch mal, aber da Fatima ein arabischer Name ist, glaube ich das eher nicht. Ach so, meinst du nicht, dass das jetzt so ein arabisches zusammengesetztes Wort ist? Das habe ich auch mal gesagt, aber die Frage, nee, gibt es denn im Deutschen zusammengesetzte Worte, die hinten auf Mutter, doch Leihmutter, Stiefmutter, Ziehmutter. Du kannst es auch anders machen. Fatima, du kannst es aus dem Lateinischen und Hebräischen zusammensetzen. Ach so, Fatum so heißt doch Schicksal. Schicksal. Ja. Fatum heißt Schicksal. Dann musst du Mutter, Schicksalsmutter. Schicksalsmutter. Ja, wobei, ist natürlich blöde, wenn man sich jetzt aufs Englische kaprizieren würde, wa? Oder? Fett Ima? Die fette Mutti? Oi, oi, oi, oi. Da wischt einen so ein Name ja dann, der eigene Name, doch irgendwie auf dem falschen Bein. Ja, in irgendeiner anderen Sprache heißt es die Entwöhnte. Also. Die Entwöhnte? Wovon die Entwöhnte, denn? Ja. Ach, ja, ist aber von der Muttermilch entwöhnt, das kennst du doch. Die von der Muttermilch entwöhnte? Naja, man kann sich auch von anderen. Du kannst auch von was anderem entwöhnt sein. Na klar, wenn du zum Beispiel, wenn wir gleich nochmal auf Harald Junke zu sprechen kommen, dann denkt man natürlich nicht an Muttermilch. Ja, das regt mich übrigens auch auf, dass man den Harald Junke, den nimmt man viel zu wichtig. Der, ja. Ich habe jetzt bestimmt 5 Radiosendungen insgesamt gehört, wo nur über diesen. Ist doch schrecklich, oder? Ja. Und dann alle zelebrieren so einen Hochglanz-Antifaschismus. Ach, ja, gruselig. Ja. Und die Sache, um die es wirklich geht, dann. Ich weiß, was er gemacht hat, aber bitte, ich meine, was soll man denn sagen? Ich finde es scheiße, wenn er es gemacht hat, sagen wir mal so, so wie ja. Ihr das eigentlich auch vorhin gesagt habt. Ja, aber würde dir denn so ein Satz wie, das beschädigt das Ansehen Deutschlands über die Lippen kommen? Nee, dann für sich nicht. Gott sei Dank. Ich würde nur zusehen, dass ich selber sowas nicht sage und das reicht mir dann schon. Ja, finde ich auch. Ja, ne? Ja. Also soll man doch einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Also erstmal möchte ich dir gratulieren, dass du mit mir sprechen darfst. Hey, ja, danke. Ich muss mich ja bedanken bei dir. Danke, danke. Ja, bitte. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke. Ja. Fatima, ja. Wie arabisch bist denn du? Ich bin ursprünglich Marokkanerin, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Ah ja, aber hast schon richtig so schwarze Haare und so dumme, dunkle, glutvolle nordafrikanische Augen. Naja, die Augen, das geht so, aber wie man die sie Haare sind richtig schöne schwarze Locken. Wie man sie so aus Karl May kennt. Von nee, Bagdad Augen, nach Istanbul, etwas, oder? Die Augen sind etwas verfärbt durch meine Augenkrankheit, aber ja. Wie sind denn die da verfärbt? Die sehen inzwischen irgendwie etwas gräulich-bläulich aus. Gräulich-bläulich? Naja, weißt du, ich kann nichts sehen und die Augen werden nicht benutzt. Und wenn du auch 22 Jahre nichts benutzt, dann... dann verändert sich schon die Farbe. Natürlich. Ja. Ich meine, was soll's, ne? Ja, worüber ich mich auch noch aufrege, sind die Werbefritzen, die immer so viel Werbung in die Briefkästen schmeißen. Neulich habe ich einen mit dem Blindenstock verscheucht. Ach, ehrlich? Ja. Warte, da bist du dem mit dem Knüppel hinterhergerannt und hast versucht, ihm auf den Rücken zu schlagen? So ungefähr, es war eigentlich anders. Es war so, dass er nicht gehen wollte. Ich habe ihm das 3-mal erzählt, dass hier fast nur blinde Leute wohnen und dass er sich seine Werbung sonst verstecken kann. Ich war eigentlich noch am Anfang ziemlich freundlich und irgendwie wollte der Typ nicht gehen und er immer nichts verstehen. Und ich so, du verstehst ganz gut, du willst bloß nicht gehen. Ey, da füllst du aber nicht gerade das Bild des mitleidheischenden behinderten Mitbürgers. Nee. Wenn du da mit dem Stock rumfuchtelst. Du, ja, ich möchte auch gar nicht das Bild des mitleidheischenden Mitbürgers machen. Das dachte ich mir, den Eindruck habe ich auch schon gewonnen. Kennst du diesen wunderbaren Blindenwitz, den Heiner Müller immer erzählt hat? Nee. Wo einer im KDW steht und seinen blinden Hund am Schwanz so über dem Kopf immer rumschleudert. Und dann kommen lauter empörte Leute auf ihn zu und fragen, was macht er denn da mit dem armen Tier? Und dann sagt er, man wird sich doch nochmal umschauen dürfen. Nee. Mensch, das müsstest du doch, aber als Blinde muss man da so eine Witze kennen, nicht? Nee, ich kenn zwar diese beschissenen Stevie Wonder Brötchenwitze und so ein Geschichten. Ach so, ja, die sind ja dünn, wa? Ja, aber der, ja. Aber das ist doch ein prima Witz, der ist PC, oder? Ach ja, doch. Oh ja. Aber du bist schon lustig. Sag mal, ich meine, ich habe das schon Wochen, Monate irgendwie mal immer mal wieder probiert bei dir. Das ist immer ein tolles Phänomen, gerade wenn du mit dem Gespräch zu Ende bist und man denkt, jetzt müsst ihr dich eigentlich dran nehmen, ist wieder die Leitung zu Ende, weil man so lange in der Leitung gehangen hat. Ach so, das ist natürlich auch insofern blöde, als dass hier 8 parallele Leitungen sind. Also jetzt warten zum Beispiel in 7 anderen Leitungen Leute. Ja, die dürfen aber ruhig mal warten, weil ich habe auch gewartet. Klar, nee, die dürfen warten, hast schon recht. Nee, aber bloß die Schaltung von der Telekom ist so, dass man nach 3 Minuten rausfliegt. Ja, automatisch. Ja, ja. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt, sagen wir, 9 Minuten reden, dann sind schon auf jeden Fall 3 Leute wieder rausgeflogen. Die denken, ja. Jetzt muss ja doch, jetzt soll ja mal langsam zu Ende kommen hier und vielleicht bin ich dann dran, aber ist nicht der Fall. Kann immer nur einer dran sein. Hm. Ja, ja. Aber dafür, Fatima, dafür ist eben der halbautomatische Anrufbeantworter da. Ja, ach weißt du, dann kommen doch die lustigen Instrumente drauf und ich will nicht schuld sein, wenn sich nächste Woche der arme Kleine da, weiß ich nicht, in die Hosen macht, weil er seine lustigen Instrumente nicht mehr aufnehmen konnte. Ey, Fatima, das hört er nicht gerne, der arme Kleine, glaube ich, der ist so klein auch nicht mehr. Außerdem wird er doch alles aufgenommen und die lustigen Instrumente sind auf jeden Fall zu hören. Ist ja keine Frage. Ja, aber wenn irgendwann ist immer das Band voll und ich will nicht daran schuld sein, wenn sein Beitrag nicht mehr draufkommt. Ey, wir haben ja massenhaft Band. Wirklich? Ja, ehrlich, da braucht man keine Angst haben. Aber dafür ist der halbautomatische Anrufbeantworter-Zusammenschnitt immer ziemlich kurz. Ja, weil der jetzt nicht eine halbe Stunde dauern kann, das wäre ja dann auch ein bisschen öde, sondern das wären schon... Wie viele Stunden quatschen denn nun die Leute drauf, solange wie die Sendung geht, oder nee, was? Nee, weiß nicht, so in der Summe sind es vielleicht, weiß nicht, 20 Minuten oder irgend sowas? Kann man so sagen, ja, krieg... Ja. Und du schneidest... Warte mal, sag mal sehen, ob man das jetzt hören kann. Sag mal, schnell! Ja, was soll ich sagen? Oh, hast du das gehört? Gott hat gesprochen, also der halbautomatische Anrufbeantworter zumindest. Halbe Stunde so ist immer drauf. Also wenn da noch eine Viertelstunde oder noch eine halbe Stunde dazukommt, ist das kein Problem. Ach, und wenn, sagen wir mal, Substanz vorhanden ist, dann wird der auch schon länger geschnitten, der halbautomatische Anrufbeantworter. Ach so. Gibt ja viele Unsichere, die sagen, was ist denn jetzt los? Und ach ja, und wer bist du, und muss ich jetzt reden und so? Das muss ja dann immer sowieso alles rausgeschnitten werden. Ja, das ist aber bescheuert, nicht? Ich meine, wenn die Leute beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, dann wissen sie, dass das ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. Ja. Ist doch bescheuert. Ich meine, das weiß ich doch dann auch, wenn ich da anrufe. Also jetzt muss ich aber doch mal was beichten, ne? Ja, beichte mal. Worüber du jetzt dich wieder aufregen könntest. Na, wenn ich mich wirklich, dann würde ich mich auch drüber aufregen. Hab keine Scheu. Nee, weißt du, ich meine, ich habe mal ganz, ganz am Anfang, als ich deine Kundner-Sendung kennengelernt habe. Wann waren das ungefähr? Das war 94 oder so. Mhm. Und dann habe ich immer mal zugehört so und dann habe ich mal angerufen und dich ein bisschen veräppelt, dadurch, dass ich Brigitte war mit der Nusstorte. Au, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, sei froh. Ich habe dir versprochen, eine Nusstorte zu backen und ich war eine richtig bayerische Brigitte. So. Ach so, irgendwie kann ich mich an so ein Versprechen, da kann ich mich doch ganz schwach und dunkel dran erinnern. An so ein Versprechen, da sowas hakt sich natürlich fest, so sagen wir mal, dass man materielle Werte in Aussicht gestellt bekommt und gerade wenn so Sachen zu essen sind oder so, oder zu trinken ja auch. Ja, ja. Ja, zum Beispiel, wir haben hier selbstgemachten Likör aus Fingernägeln. Was hast denn du für Geschmack? Ja, mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Fingernagellikör. Weiter noch beichten. Beichte. Das ist aber etwas tiefgreifender. Ja? In deine Privatsphäre bin ich eingedrungen. In meine Privatsphäre? Ja. Oh Gott, und wie war es unaufgeräumt, oder? Das habe ich mir zwar schon gedacht, aber das habe ich nicht gesehen. Nein, und zwar, du hast doch am Anfang so ein Geheimnis um deinen Namen gemacht. Ja, auch nur eine Weile, ein Jahr lang so. Ja, ich meine, das ist dein Vornamen, ne? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, also ich krieg schon raus. Und dann haben sich zwei Moderatoren versprochen. Der eine hat dich immer Gerhard genannt oder du selber hast dich mal Gerhard genannt. Ja, ich habe mich gerne Gerhard genannt. Und dann war eine tolle Zeit. Der andere, der hat mal Jürgen gesagt. Und ich dachte mir, irgendwas muss jetzt stimmen. Ja. Dann habe ich bei der Auskunft nachgefragt nach einem Jürgen Kuttner. Und dann habe ich da angerufen, da war so eine Frau da. Ich weiß nicht, Sabine nicht. Ich weiß das nicht. Da war eine Frau dran und dann habe ich... Toll! Gesagt, Wie ich das hingekriegt habe, oder? Dass deine Frau bei mir am Telefon dran war. Nein, dann habe ich gesagt, ja, grüß dich, hier ist, ich glaube, ich habe mich mit Sabine vorgestellt, genau. Ich so, ja, hier ist Sabine, ich wollte mal fragen, ist der Jürgen da? Weil, ich meine, wenn sie jetzt gesagt hat, hier gibt's keinen Jürgen, dann wusste ich ja, du heißt nicht Jürgen. Ja. Und dann sagt sie zu mir, nee, der Jürgen, der ist ausgezogen, du kannst ja mal im Studio anrufen. Ach. Oh, na, das war ja dann doch relativ eindeutig, ja. Ja, Ja, das war dann wirklich eindeutig. Ansonsten, wenn es jetzt irgendein Jürgen gegeben hätte, das hat ja nichts zu bedeuten. Es gibt ja verschiedene Kuttners. Das war schon eindeutig. Also, da habe ich gedacht, das ist gut. Ich habe das also schon lange, bevor sich das Rätsel gelöst hat, habe ich das schon gewusst. Ja. Ah ja. Das hat mich einfach nur interessiert, gerade weil du eben so ein Geheimnis draus gemacht hast. Jetzt können wir nichts mehr machen, Jürgen. Jetzt wissen wir alle, dass du Jürgen heißt. Ja. Du dir irgendwie einen zweiten Vornamen. Nee, ich hab's ja selber gelüftet, weil das macht ja nur vielleicht ein Jahr lang Spaß. Dann wird's ja affig. Ja, und da muss man immer aufpassen, dass man nicht affig wird. Ja, du müsstest jetzt noch ein Geheimnis draus machen, wie du mit zweiten Vornamen heißt, weil das ist nämlich das Problem, das kann man nicht mehr rausbekommen. Ah ja. Naja. Ah, wobei ich denke, dass sowieso von einer gewissen geheimnisvollen Aura umgeben bin. Und was ist Oskars Butzel geworden? Ich will das wissen. Was ist mit dem Typen passiert? Du, der hat sich verabschiedet. On air, in der Sendung. Der hat gesagt, er kann nicht mehr, weil das natürlich eine ermüdende Arbeit für ihn war. Ein Jahr lang anzurufen und sich immer tolle Storys auszudenken. Ja, das stimmt natürlich. Und er ist ja wirklich einer der wenigen, der das geschafft hat. Ja, ich habe ihn mal getroffen oder 2-3 Mal getroffen und wir haben so geredet. Und er hat mir wirklich erklärt und hab sofort geglaubt, er hat mir erzählt, was das für ein scheiß Stress für ihn war. Die ganze Woche quasi zu überlegen, wie er sich in der nächsten Sendung präsentiert und dann jeden Dienstag natürlich die Sendung hören, dann unbedingt durchkommen müssen und dann immer noch irgendwie eine Story zu haben, die mit dem Thema zusammenhängt. Und nach einem Jahr war der völlig ausgezehrt und erschöpft vom Fleisch gefallen und hat sich dann so in der Sendung hier angerufen und hat sich dann irgendwie verabschiedet und gesagt, ich kann nicht mehr. Der arme Kerl. Und ich hab's verstanden und akzeptiert. Ja, weißt du, wen ich immer besonders nett finde, ist die Katharina, die hier anruft. Die war heute aber noch nicht. Nein, ich weiß, aber die letzten Male war sie eigentlich fast immer. Na Mensch, dann drück uns mal die Daumen, dass er heute nochmal anruft. Oh, Katharina, ruf doch mal an. Fatima. Ich finde das ganz toll, mit dir mal gesprochen zu haben, jetzt mal so richtig und so, nicht? Schön, war ja aber auch ein schönes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Das finde ich toll und ich finde es manchmal lustig, wie du mit manchen Hörern umgehst, wirklich. Sag mal, ich habe mal noch eine Frage nach Blinzeln. Wie ist denn da so mit dem Lesen? Was macht man denn da? Das ist ja irgendwie, also gibt doch immer... Blindenschrift, naja, gibt da so ein paar Blindenschriftgeschichten, aber ganz viele Sachen noch nicht. Wie ist es mit Zeitungen zum Beispiel? Ja, ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn du jetzt heute so viel Kohle hast und einen Computer hast zum Beispiel, kannst du es ja auf Diskette mit deinem Zusatzgerät, gibt ja Zusatzgeräte, zum Beispiel Sprachausgabe, das liest du das dann vor. Ah ja. Und dann Computer ranhängen, dann musst du halt mit Diskette, ne? Dann musst du irgendwelche Disketten kaufen, wo dann die Zeitschriften drauf sind. Das gibt ja so, was weiß ich nicht, Fokus oder sonst was auf Diskette, aber ich habe keinen Computer. Ach, so was gibt's auf Diskette, ehrlich? Natürlich, solche Zeitschriften gibt es heutzutage schon auf, also vor allem die längerlebigen, also jetzt die Tageszeitung ist etwas schwierig auf Diskette, aber jetzt Wochenzeitschriften oder Monatszeitschriften ist eigentlich nicht das Problem. Und so bei Büchern ist es ja auch extrem eingeschränkt, wa? Ja, ist auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr Schwarzschriftbücher als Blindenschriftbücher, ist klar. Ja. Nee, aber das ich kann damit ganz, ganz gut. Ich meine, manchmal ist man natürlich schade so, dass man es nicht lesen kann oder was, aber man kommt ja damit klar, ne? Ja, dann hält man sich so eher an andere Medien, war dann Radio und so Zeug. Ja, genau. Also besonders Radio hat es mir natürlich angetan. Ja. Ich bin ein Medienfreak. Zum Beispiel morgen früh startet ja nun dieser komische neue Sender, über den alle überall Gerüchte erzählt haben. Und ich muss diesen Start mitbekommen, nicht weil ich diesen Sender in Zukunft hören werde, sondern weil ich es immer mitbekommen muss. Welchen Sender? Paradiso oder was? Ja, ja. Ja? Der Kirchenfunk, du. Kirchenfunk? Ja. Ja, du, da wird aber alles Mögliche gesagt. Die einen sagen, es ist ein Nazifunk, die anderen sagen, es ist ein Kirchenfunk. Ich bin einfach nur gespannt, weil ich muss bei jedem Sendestart dabei sein. Ah, ja, ja, ja. Auch als News Talk angefangen hat, ach so, von Petra Harten soll ich dich übrigens grüßen, ne? Wieso ditte? Ja, die grüßt dich schon öfter in ihrer Sendung. Die grüßt alle Rundfunklingen und nennt auch einige, zum Beispiel dich. Ach, kick mal an, aber hör ich ja mal nicht. Ja, aber ich höre ja News Talk eigentlich mehr als alles andere. Ach so. Ja, weil Talk ist halt mein Ding. Und weil du eben dienstagsabends Talk machst, höre ich dich immer ab und zu auch. Ja, und wann grüßt die mal? Ich will mich ja mal grüßt hören. Die grüßt dich meistens so eben in ihrer Sendung. Naja gut, früher hat sie Schlaflos in Berlin gemacht. Das war ab 11 Uhr abends bis 2, aber das gibt's nicht mehr. Ja, konnte ich's ja nicht hören. Zwischen 19 und 23 Uhr, eine ganz bescheuerte Zeit. Ach so, ach na, da muss ich ja mal hören. Ach Gott, ich werde grüßt. Da werde ich vorher jubeln vorm Radio stehen. Ja, ruf sie doch einfach mal an. Ich würde mal sagen, kurz nach 11 abends rufst du mal an. So von Sender zu Sender? Ja, warum denn nicht? Ruf doch einfach mal an. Oder privat, meine Güte, du sendest doch nicht jeden Abend, dann bist du halt privat, mal zu Hause. Privat, privat. Wie jetzt? Ist dir zu schade, dein Geld dafür, oder? Nö, das könnte ich ja vom Sender aus machen. Ja, dann mach es vom Sender aus. Nee, man darf ja nicht private Gespräche führen. Ah. Ja, das ist ja dann kein Privatgespräch. Ja, dann wird er quasi dienstlich. Nein, es ist ein medienverbindendes Gespräch. Richtig. Sag mal, Fatima, ich suche ins Kino? Ja, klar, ab und zu schon. Ja. Oder Filme? Aber da muss man schon unterscheiden. Es gibt ja immer so Filme, die dann doch irgendwie, wo bildmäßig viel passiert, oder? Wo man die, ja, oder wie ist denn das, wenn man... nicht geeignet, so Walt Disney-Sachen natürlich ja. nicht, aber jetzt zum Beispiel so Kinofilme, wo es wirklich auf das Wort ankommt. Ja. Ich hab mir mal einen Film auf Kassette überspielt und hab mir den Film dann im Auto angehört. Das funktioniert prima. Ja, klar. Also bei bestimmten Filmen geht das, ist großartig. Ich hab auch einen Fernseher zu Hause, so ist es ja nicht. Ja. Na, Fernsehen, die brauchen ja sowieso, da ist ja sowieso nicht viel Bild, oder? Ja, natürlich eigentlich. Ist da auch Bild. Es kommt immer drauf an, was ja, die ja. Sendung du siehst. Ja, stimmt, aber bei 50% der Sendung braucht man ja kein Bild. Da reicht wahrscheinlich schon zuhören. Ja, ist ja auch so, sonst würde ich ja nicht machen. Ja, ist klar. Fatima, vielen Dank für deinen Anruf. Na klar. Ja? Schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Tschüss, ruf mal wieder an, wenn du was zum Thema zu sagen hast. Ja, mache ich. Okay, tschüss. Hallo. Ach, hallo Kuttner. Hallo, wer bist denn du? Ich hab am Anfang mal rausgeschmissen, jetzt bin ich sogar durchgekommen. Ach, ärgerlich, oder? Da warst du zu früh. Ja, jetzt bist du aber noch drinne. Ja. Wie war denn dein Name nochmal? Daniel. Daniel, ja. Worüber willst du dich aufregen? Du hast ganz am Anfang gesagt, dass diese Kriegsverbrecher, dass die Renten kriegen und so. Ja. Und da ist Menschen. Vor allen Dingen tolle Renten, Kriegsopferrente, ist doch großartig, oder? Naja, großartig finde ich das nicht. Nein, ich meine, das ist doch voll Irrsinne. Voll gruselig. Ja, ja. Das ist halt. Und da ist mir eingefallen, dass ich einen Menschen kenne, der Deserteur war im Zweiten Weltkrieg. Also irgendwie waren es 50.000 oder so. Ja. Und die sind immer übrigens heute noch vorbestraft und kriegen auch keine Entschädigung oder so, dass sie das im KZ waren oder so. Und das ist ja irgendwie wirklich was zusammengehört. Okay. Verstehst du das ja irgendwie? Kriegsopferrente für Kriegsverbrecher und Deserteure kriegen nichts. Oder Leute, die im KZ gesessen haben, müssen irgendwie 10, 20 Jahre drum kämpfen, irgendwelche Entschädigungen dafür zu kriegen. Ja, okay. Oder Fremdarbeiter oder weiß ich was. Und das, was einen dabei aufregen kann, ist, dass das von den Verantwortlichen, also von der Bundesregierung oder so, versucht wird, naja, das ist eine biologische Lösung, ist, dass die eben alle wegsterben und naja, da muss man sich da halt nicht mehr weiter drum kümmern. Und dann kann man doch aber nur wirklich, dann kann man doch wirklich nur noch kotzen über diesen Hochglanz-Antifaschismus, was Junke betrifft, oder? Mhm. Da ist jetzt aber ganz Deutschland empört. Ei, ei, ei, schrecklich, schrecklich. Ja, ja. Ja, aber wisst ja, man kann nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte, oder? Eben. Genau. Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, ciao. Okay, tschüss. Hallo. Hallo? Ja, Herr Kuttner. Wer bist denn du? Ich bin Arno, ich hab vorhin gerechnet für dich. Schön. Ja. Ich hoffe, du hast dich beschissen, 415. Nee, das hat nicht stimmt. Gut. Ich bin ganz sicher. Arno, du willst dich aber auch aufregen jetzt ja, noch, oder? Ja, ich reg mich über den Vorstand des Regionalligisten FSV Lok Altmark Stendal auf. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, will ich gar nicht weiter mich einmischen, denn reg dich jetzt qualifiziert auf, so dass alle insbesondere den Vorstand das hören, in die Decke hopsen, im Quadrat springen und dann könnten wir das Gespräch beenden, oder? Ja. Denn reg dich mal jetzt qualifiziert auf. Also wie kann es angehen, dass in dem Raum zwischen 1991... Ey, das ist aber schon ein großartiger Anfang, wenn ich dich an der Stelle mal unterbrechen darf. Also ich hörte dir jetzt quasi gleich als Aufregungskritiker. Wie kann es angehen? Und dann müsstest du, hast du aber auch so Sätze drin wie, die müssen noch ein Ding an der Schüssel haben und so Sachen? Ja, ungefähr. Das wäre schön, wenn du das noch unterbringen könntest. Die müssen ein Ding an der Schüssel haben. So, dann fang doch mal an. Wie kann es angehen? Wie kann es angehen, dass in dem Raum zwischen 1991, dem Oktober 1996... Zeitraum, da müsstest du Zeitraum sagen. Zeitraum. Ja, mach mal nochmal. Wie kann es angehen, dass im Zeitraum... Hab ich auch gerade gedacht. Wie? Hab ich auch gerade gedacht. Siehst du, gut. Naja, ich will ja ein bisschen qualifiziert aufregen. Ein bisschen Unterstützung leisten. Ja, nochmal. Wie kann es angehen, dass in dem Zeitraum zwischen 1991 und dem Oktober 1992 die Lohnsteuer unterschlagen wurde? Der Vorstand, der FSV Lok Altmark Stendal, insbesondere der Schatzmeister und der Manager Jörg Ohm. Und der Name vom Schatzmeister? Ja. Mensch, du merkst. Aber wenn, dann wollen wir hier Adresse und Hausnummer nennen. Du merkst, qualifiziert aufregen ist nicht so leicht. Ja, ich weiß. Gut. Na, ich mach mal weiter. Ja, mach mal weiter. Die Lohnsteuer nicht bezahlt haben. Und das Schlimmste ist ja, das Finanzamt hat sie nicht gemeldet und der Vorstand hat es nicht überwacht. Es wurde versäumt, professionelle Maßnahmen zu ziehen, wie zum Beispiel einen Aufsichtsrat zu gründen. Oder einen Förderverein zu gründen, was jetzt in Betracht gezogen wird. Jetzt ist es aber zu spät, Denn das Steueramt Stendal fordert jetzt eine Nachzahlung in Höhe von 439.000 Mark. Und das ist für einen Verein wie Lok Stendal, der finanziell nicht allzu doll beschlagen ist, nicht gerade günstig. Du müsstest jetzt langsam so zum Ende kommen, vielleicht und das Ende einleiten mit einem, die müssen doch ein Ding an der Schüssel haben und das da nochmal so resümieren. Ja, ich meine, die müssen doch ein Ding an der Schüssel haben. Ich meine, die haben wirklich gute Sportler verpflichtet. In der Regionalliga sind sie zur Hinrunde. Du, aber jetzt langsam zum Ende kommen. Ja, Augenblick. In der Hinrunde auf Platz 9. Man wird abwarten. Man wird sehen in den nächsten Jahren, was sich im Hölzchen unserer Städte des Friedens entwickelt. Danke, das hast du, glaube ich, ganz gut gemacht. Du, ja. Aber das war natürlich die Gefahr, dass die Aufmerksamkeitskurve hin zum Ende sich deutlich abflachte. So. Und da hättest du mit diesen, die müssen noch ein Ding an der Schüssel haben, zack, zack, vom Rhythmus hättest du so bam, bam, bam, bam, bam kommen müssen. Und dann Schluss, verstehst du? Ja, ja. Und bei dir war es ein bisschen bam, bam, bam, bam, bam, bam. Und ich würde was sagen. Ja? Es gibt einen dreifachen Axel. Siehst du? Ja, gibt es. Gibt es wirklich. Im Eishockey. Nee, nicht im Eishockey, im Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen, meine ich, Eiskunstlaufen. Eishockey macht ja wenig Sinn. Da macht ja eher Bodycheck Sinn, oder? Genau, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Von welcher Sportart hast du jetzt übrigens gesprochen? Wie jetzt? Wer war Lok Stendal? War Fußball. Fußball. Fußball. Klar, dritte Liga. Klar, Fußball. Klar. Okay, danke dir für deinen Anruf. Gut, okay. Ja, das war, ja, danke. Ja. Tschüss. Das war jetzt qualifizierte Aufregen Part 1. Und ich glaube, jetzt machen wir einmal ein bisschen Musik und dann Nachrichten und dann jetzt schon dem Ende entgegen. Ich habe ja noch einen Standard, der noch gespielt werden muss. Den muss ich aber auflegen. Deutsch für Deutsche. Ja, aber der machen wir dann irgendwann in der nächsten halben Stunde. Ihr könnt euch ja mal... Ach, vielleicht machen wir dann auch einen Schnelldurchlauf. So schnelles, kurzes Aufregen. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, dass mehrere Leute, so wie ihr jetzt, hier anruft und dann aber auch in drei Sätzen bababam, bababam, bababam, bababam, euch aufregen könnt. So dass wir dann hier wie in so einem Mauer der Demokratie, eine großartige Wandzeitung, nochmal verschiedene Aufregungen hier stattfinden. Und wer sich daran aber nicht beteiligen möchte oder wenigstens unbedingt seine Aufgeregtheit unbedingt noch irgendwie loswerden wollte, der hat immer noch die Chance, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. 7:1 39:32 in Potsdam und Potsdam hat die Vorwahl 0331. Oh, und jetzt mache ich mal echt eine richtige... Was sind bitte? Ach, das ist auch mal drauf. Eine richtige tolle Radioansage. Und mit Milch ist es jetzt 0 Uhr und 30. Oder jetzt sagen die da öfter so, hä? Kann man das so sagen, Matthias? Ich überlege mir, was man dem noch hinzufügen könnte, bis mir viel nicht sagen. Was könnte man da noch sagen? Was sagen dann also richtig Profi-Moderatoren? Du hast ja ab und an mit so Leuten zu tun, oder? Ja. Hier im Radio. Ja. Na gut. Hier nicht, aber im Radio stimmt. Inzwischen ist es mit Milch und blöden Bemerkungen 0.31 Uhr geworden. Fast. Fast. Kurzinfo. Eine Meldung über wichtige eine Zusammenfassung über wichtige Meldungen des zurückliegenden Tages. Sondergesetz. Das serbische Parlament hat am Abend die Oppositionserfolge bei den Kommunalwahlen offiziell anerkannt. Das Gesetz war von Präsident Milosevic unter dem Druck der Opposition eingebracht worden. Grundlage ist ein Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Darin war der Wahlsieg der Opposition in 14 von 18 Städten anerkannt worden. Verzicht. Die albanische Regierung will nun doch keinen Ausnahmezustand über die Stadt Vlora verhängen. Dort war es in den vergangenen Tagen zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Regierungschef Mekski rief die Bewohner zur Ruhe auf. Die Regierung werde die ruinierten Kleinsparer unterstützen, hieß es. Gesprächsbeginn. In Lima sind die ersten inoffiziellen Gespräche zur Beendigung des Geiseldramas aufgenommen worden. In der Nähe der Residenz des japanischen Botschafters trafen sich Rebellenführer Royas und Regierungsunterhändler Domingo. In der Gewalt der Rebellen befinden sich noch immer 72 Menschen. Freilassung. Israel hat am Abend 31 inhaftierte Palästinenserinnen freigelassen. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof einen Eileantrag von Hinterbliebenen israelischer Terroropfer abgelehnt. Die Angehörigen wollen die Entlassung von 6 Frauen verhindern. Eishockey. Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat die Fahrkarte für die Olympischen Winterspiele 1998 in Japan errungen. Die Österreicher gewannen in Duisburg das Entscheidungsspiel um den letzten Olympiateilnahmeplatz gegen die Schweiz mit 2:0. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radeland wieder Regen, dabei um 5 Grad. Am Tage zeitweise Regen 8 bis 12 Grad. Verkehr. Die Polizei hat uns keine aktuellen Meldungen mitgeteilt. Damit weiter mit Dr. Jürgen Kuttner. Ach, scheiße, wieder groß angekündigt im Verkehr und dann kam der Kinder. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Zack. 1, 1, 1. Ja, ich weiß, das ist ein Tango. Und Heinz. Ja. Können wir nochmal die Sonne haben? Gern. Schon gut. Ich glaube, du wolltest... Ich wollte was sagen. Ja. Heinz ist wieder da. Von Montag bis Samstag immer kurz nach 12:30. Und jetzt drücke ich mal einen Knopf. Hört Fritz, spielt Heinz, gewinnt 40 Mal New York mit Atlas-Reisen und Neckermann-Reisen. Oder Stereoanlagen oder CD-Player von Panasonic. Zwischen 6 und 18 Uhr, immer kurz nach 12:30 auf Fritz. Und jetzt, Achtung, super Pointe. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Hä? Das hat doch gesessen, oder? Ah. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Noch eine halbe Stunde. Ich hoffe, eure Aufmerksamkeitskurve ist nicht auch schon abgeflacht. Dann kann ihr nämlich richtig volle Pulle weiterheben. 74 81 110 ist die Thema. Die Telefon. Ah, zack, ey, da habe ich's echt wie Maschine, wäre richtig schon fast angesagt und dann doch nicht. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Das Thema ist Aufregen. Kinder, ob jetzt jemand weiß, was das für ein Song ist? Hä? Klingt so seltsam, irgendwie ein bisschen vertraut, ja? Na, hört mal schön weiter zu. Quand je le vois, virgule, je pense de point, ce garçon me rend bidule, je voudrais trois petits points qui me disent ouvre tes guillemets, viens dans ma maison, je voudrais bien, mais quand, point d'interrogation, au point d'exclamation, ce serait si bien, point d'exclamation, parenthèse fermée, oh, au point d'exclamation, ce serait si bien, moi entre ses deux bras, parenthèse fermée. à 4h, point virgule, je te verrai. Je sais que tout à l'heure, nous ferons très d'union. Tu me dis, mais ce qui me vient dans ma maison, je veux bien, mais pourquoi faire, point d'interrogation. Au point d'exclamation, ce serait si bien. Point d'exclamation, parenthèse fermée. Au point d'exclamation, ce serait si bien. Moi, entre tes bras, parenthèse fermée. D'exclamation, parenthèse fermée. Oh, oh, point d'exclamation, ce serait si bien. Ou entre tes bras, parenthèse fermée. De fermer. De fermer. Klasse, oder? Tijuana, Dactylo. So, Telefonnummer halt Logan, der halbautomatische Anrufbeantworter arbeitet jetzt nicht mehr. Wer bis jetzt nicht angerufen hat, der wird in dieser Sendung nie wieder da anrufen. Wir machen jetzt hier wahrscheinlich relativ, ich denke mal, eher so ein bisschen schnell durchlaufsmäßig aufregen. Hallo? Ja, hallo. Ach, ich werde mal ein bisschen Musik drunter legen, oder? Wirst du von so Sachen so angeturnt, wenn Musik drunter liegt? Zack, zack, so zu. Oh, ist ja voll zu laut. Wie bitte? Kommt auf die Musik an, ne? Na, hör mal. Hier ist übrigens schwer mal ein Fehler unterlaufen. Kennst du die? Warte mal, kennst du die Musik? Badadadadadambada. Ah, aber klasse, easy listening, was? Logisch. Kennst du? Wer ist denn der Komponist? Das weiß ich nicht. Kubitschek. Echt, oh ja. Ich weiß nicht, wie der mit dem Vornamen heißt. Naja, ist egal. Gut. Schwerer Fehler, Kuttner. Mir? Wieso denn? Ein Opossum ist kein Gotteltier. Ah, was ist denn ein Opossum? Ein Opossum gehört zur Gattung. Beutelratten irgendwie. Beutelratten, richtig. Die sagt ja auch nicht Gürteltiere, sondern liebe Beutelratten, richtig. Genau. Das ist so eine großartige Anrede, war, wenn man sein Publikum Beutelratten nennt. Ziemlich klasse, ja. Ja, ach, hätte ich Oja nicht gemacht. Darüber könnte ich mich natürlich aufregen, dass mir jetzt sowas nicht einfällt. Ja. Ah, Beutelratten. Gut, danke ich dir sehr für den Anruf. Oder wolltest du dich auch noch aufregen? Gibt's ja auch eine. Nee, nicht richtig. Na, du hättest dich ja als Aufregung verkleiden können. Hättest du sagen können, du würdest dich irgendwie über inkompetente Radiomoderatoren aufregen, dass das super nervt und widerlich und eklig ist und dass man eigentlich leitet Radio ausschaltet. Schwere Volksverdummung. Ja, oder dass man umschaltet zu Energy oder 100,6. Das Radio. Oder so Radio, wo eben Kompetenzen zu vermutet werden können. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja. Ja, wer bist denn du? Alex. Alex. Hm? So mal eine Schnellaufregung? Ja, eine Schnellaufregung wäre über Tilly. Weil der so ein Bundeswehr-Fan ist. Er ist ja kein Fan, er versucht sich dem Thema ja doch eher sachlich zu nähern. Man muss ihn verteidigend in Schutz nehmen. Und darüber würdest du dich wirklich aufregen wollen? Nee, du kennst Tilly, oder? Du bist ein Bekannter. Normalerweise wollte ich eigentlich sagen, das wäre, weil du gefragt hattest, worüber ich mich als letztes aufgeregt habe. Eigentlich versuche ich ja schon seit einer Stunde durchzukommen. Das riecht einen dann auch auf, oder? Nee, das riecht mich nicht auf. So. Und bevor Tilly dran war, wollte ich eigentlich sagen, dass ich versuche, mich überhaupt nicht aufzuregen. Ah, zack, und dann bist du doch in die Aufregungsfalle getreten. Ja. Ah, super. Schön. Fatima kann ich beruhigen, übrigens. Ich glaube nicht, dass man das Ansehen Deutschlands noch irgendwie schädigen kann. Ich glaube, Fatima hatte überhaupt keine Probleme mit dem Ansehen Deutschlands. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich wollte, oder sagen wir mal, nicht beruhigen, ich wollte... Nee, da musst du Junke beruhigen. Da musst du Junke beruhigen wahrscheinlich. Ja? Er soll sich keine Sorgen machen, vielleicht ein oller Sack, aber dem Ansehen Deutschlands hat er nicht weiter geschadet. Ja, klar. Ja? Oder du musst dich irgendwo hinstellen, wo immer so Zeitungen so Umfragen machen. Ich habe das ja vorhin als Umfrage gelesen, im Kurier. Ja. Da stand drin, dass sich alle haben sich darüber empört, dass es dem Ansehen Deutschlands schadet. Hi, und ich habe aber gekichert. Na, da bin ich ja zufrieden, dass ich den Kurier nicht lese. Ja. Du wolltest noch was sagen? Naja, ich wollte ja beinahe beipflichten und sagen, ich lese auch nicht, aber du hast ja gerade gesagt, ich habe ihn gelesen. Ah, ist das ein Ärger. Wieder erwischt. Ja. Die ganz wichtige Sache, was eigentlich der Hauptgrund meines Anrufs war, ich muss unbedingt wissen, auf welcher Scheibe ich diese Version von Sunshine of My Love finde, die du zu Anfang gespielt hast. Oh Mann, ey, das ist so ein super Billig-Sampler, aber das ist die beste Version. Das ist, glaube ich, eigentlich aus dem, weiß nicht, irgendwie so Atlanta oder irgendwie so ein Konzert gewesen. Aber das gab es irgendwie mal bei 2001 für 15 Mark. Das sind 3 CDs. Also es ist wirklich eine Schrott-Compilation, aber die eine Platte davon sind 2 Platten, die sind voller Schrott, die taugen ja nicht, aber die eine Platte ist ganz okay. Völlig geniale Version. Die heißt irgendwie, ja, Jimi Hendrix Greatest Hits. Also hat irgendwie überhaupt nichts zu sagen. 3 CD-Box. Vielleicht gibt's die noch bei 2001, weiß ich auch nicht. Ich danke dir. Okay, bitte, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Oh! Oh! Schon dran, du! Manchmal jetzt ruckzuck, oder? Ja. Also pass auf, ich wollte mich nur aufregen, dass die Weißrussen, die nach Russland kommen und hier nach, Quatsch, die aus Russland kommen, hier nach Deutschland zurück und nachweisen können, dass sie dort im Bergwerk gearbeitet haben, hier eine Knappschaftsrente kassieren von 2500 Mark. Das finde ich traurig. Ja, Gott, wieso regst du dich darüber auf? Warum? Ja. Was kriegen denn Rentner, die hier 40 Jahre lang gearbeitet haben? Oh, das ist jetzt schwer zu vergleichen. Hm. Aber ich meine, die haben da wahrscheinlich auch 40 Jahre lang gearbeitet, oder? Ja, sicher. Und wo haben sie die Beiträge eingezahlt? Ach, Mensch. Ich finde, die sollten mal alle herkommen. Dann würde man ungefähr merken, was so los ist in der Welt hier. Oder? Meinst du nicht? Ja, vielleicht hast du recht, ja. Okay, danke für den Anruf. Okay, tschüss. Wie, also halt. Schade, Mensch, wie kommt jemand auf Knappschaftsrente? Finde ich auch faszinierend. Ach, ich habe wieder vergessen nachzufragen. Hallo? Ja, hallo, ich bin's, LPD. LPD? Ja. Klingt ja wie eine Partei. Nee, LPD ist die Abkürzung für Lutz Peter und D ist mein Zuname. Ach so. Ich denke damit zusammen, ich mache selber Radio im Allgemeinen Blindenverein. Ja. Allgemeinen Blinden und Sehbehinderten Verein. Die Blinden fliegen heute tief, heute habe ich den Eindruck. Ja, ist ja schon mal einer hier. Was heißt denn, die Blinden fliegen tief? Das ist ein Spruch, wenn sich Blinde mehrmals treffen, sage ich immer, oh, die Blinden fliegen heute wieder tief. Ne? Ja. Auch einer meiner Blindenwitze, nicht? Ja. Das hast du komische Knirschen. Nee, ich habe bloß fliegen tief. Ich habe immer noch überlegt. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt witzig finden soll. Aber nee, ist ja okay. Ja, es gibt noch ein paar Blindenwitze, aber wir wollen nicht so. Wo macht man denn Blindenradio? Naja, das ist im Kabel. Wir waren ja auch schon mal bei euch zu Besuch bei dem Kollegen Erik, hieß er, glaube ich. Ah, ja. Ja, da waren also nicht wir, also zwei Kollegen, der Eberhard und der Ralf, die waren mal da. Und, ja. Ja. Nee, und aber, spielt ihr da auch so fesche Musik? Ja, das müsste ich. Das geht vom deutschen Schlager bis zum Country. Das geht auch so mal etwas härtere Sachen. Ach, aber auch so richtig so independent? Ja, so, also ich kenne mich mit diesen Independent-Sachen nicht mehr so aus. Ach so, und so MC-Lücke-mäßig? Ja, da wird bestimmt auch was dabei sein. Super. Ich mache ja so eine ganz andere Sache. Ach so. Ja, ansonsten hätte ich dir empfohlen, hör den Night Flight und dann kannst du dir vielleicht ein paar schicke Musiken abkicken. Und dann machst du da Revolution im Kabelblindenradio. Wir machen da immer, ich habe eine Sendung mit Amiga und DDR-Platten. Ach so. Wir sind halt vielseitig, ne? Ja. Ich mache dann eine Sendung, die heißt Amiga Mix, alle 6 Wochen. Ach, immer, aber dann immer Ostmusik. Ja, Ostmusik. Ach, da kriegt man da nicht, aber auch vielleicht doch wird ein bisschen Trilli irgendwie auf die Dauer? Ach du, ich wechsle. Mal mache ich eine Sache mit Ostsendung. Ja. Und mal mache ich eben halt was ganz Normales, wo West und Ost drin ist. Ah ja. Sonst kriegt man wirklich, gut. Also, aber das ist mein Hobby. Aber LPD, sag mal, worüber wolltest du dich eigentlich aufregen jetzt? Ja, das war eigentlich eine Geschichte. Also, ich bin ja auch fast blind und ich habe mich heute über eine Sache sehr aufgeregt. Und zwar bei uns im Betrieb ist es so, dass es, Leute gibt, die mich immer halt als irgendwie ihnen gibt, den sie gerade nicht erwischen, nehmen sie mich. Also obwohl ich eine Sache gar nicht gemacht habe. Zum Beispiel hat mir bei uns jemand gegen das Klo gemacht oder so. Hm. Und zwar, ich war gar nicht an dem Tag auf Toilette, weil ich auch gar nicht irgendwie da war. Da haben sie gesagt, es war der Blinde. Erstmal wissen die alle, wie ich heiße. Also können die sagen, der Herr sowieso. Ja. Und wo arbeitest du denn? Ich arbeite bei der FU, in der Telefonzentrale. Ah ja. Und sowas ärgert mich, und seitdem mir schon das zweite Mal passiert ist, überlegt, ob ich mich jetzt dafür irgendwie mal revanchiere. Ich weiß noch nicht wie. Na, weißt doch, hast du von Fatima gehört? Hm? Zack, immer gleich mit dem Knüppel rüber. Ja, sollte man vielleicht machen. Oder? Fand ich ganz gut. Hm? War richtig mal ein bisschen Selbstbewusstsein vorführen. Ja, das wäre ganz gut. Ja, und dann kriegen sie wahrscheinlich ein Gefühl dafür, dass du durchaus treffen kannst. Hm? Na, einmal hat mich schon beschwert, dann meinten sie, ich sollte mich nicht so haben. Nee, nicht beschweren, gleich mit dem blinden Stock hauen. Ja, werden wir machen. Okay, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja. Ach, Paul hier, ganz kurz. Tag, Paul, ja, schnell kurz aufregen. Ey, krieg mich dermaßen auf, weil du so schweinegeile Musik spielst. Das ist im Prinzip eine Verbeugung. Ich bin erschüttert. Und ich finde es auch scharf, dass die Blinden endlich mal ihr Haupt erheben. Ich finde das großartig. Super. Ja, danke schön. Später. Ja, Mensch, das war ja voll indirekt aufgeregt. Ja, nee, war aber, also, ich finde es klasse. Gut, tschüss. Ja. Hallo, hier noch eine schnelle, kurze Aufregung. Ja? Ja, hier ist Klaus. Klaus, reg dich auf? Nee, ich brauche mich nicht aufregen. Nee, ich bin Bruder, cool. Ich hab eine Sorge, die Fatima möchte ich gerne nochmal haben. Ja, da kann ich, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Was willst du? Ich kann mir die nochmal irgendwie vermitteln. Was willst du denn von der Fatima? Ja, pass mal auf, ich bin an dem ganzen Problem dran. An welchem Problem denn jetzt? Naja, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe ein Buch geschrieben. Ja. Und da geht es um diese ganze Geschichte. Und die Fatima, die ist so aufgelebt und... Aber pass mal auf, wenn sie jetzt noch zuhört, mach mal so, ich setze dich hier auf die Warteschleife, ja? Ja? Und dann kannst du mir deine Telefonnummer geben und wenn Fatima interessiert ist, dann kann sie mich ja anrufen und dann würde ich ihr deine Telefonnummer geben. Das ist ganz Und dann kann sie dich entweder anrufen oder auch das nicht. Das ist toll. Okay? Ja. Gut, bleib du mal in der Leitung. Danke. Tschüss erstmal, bis gleich. Bist du in der Leitung? Haha, in der Leitung ist er, kann ich mir antworten. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ja erstmal ein bisschen, glaube ich, hier Deutsch für Deutsche und dann spielen wir vielleicht noch eine Musik und ich werde mal versuchen, hier hinter meinen 415 Knöpfen den zu finden, mit dem ich dann den Typen hier nochmal kriege, um mir die Telefonnummer geben zu lassen und dann vielleicht im Nachhinein nochmal Fatima zu erwischen. Einverstanden? So, dann geht's jetzt los, Deutsch für Deutsche. Ich möchte euch nochmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass es erstens großartige Dialoge sind und dass dann hinten ran kommen ja immer noch mal so wichtige Vokabeln, Substantive, Adjektive und so. Und die sind nicht irgendwie zusammengeschnitten, sondern die hören immer hinten richtig tatsächlich ran. Und das Ganze hat immer ein großartig surrealistisches Gedicht. Also ihr müsst euch jetzt hinsetzen, hört ein tolles Hörspiel und danach dann noch mal im Grunde dadaistische Poesie. Viel Vergnügen und aber auch genau zuhören, man kann was lernen dabei. Deutsch für Deutsche. Der Mantel ist braun. Der Mantel ist braun, der Pullover ist grau. Fräulein Karin kauft einen Mantel. Sie bezahlt den Mantel. Ist der Mantel modern? Ja, der Mantel ist modern. Im Kaufhaus. Bitte sehr. Ich brauche ein Kleid. Bitte, hier sind die Kleider. Das Kleid ist sehr modern. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Ist das Kleid teuer? Nein, hier ist der Preis. 30 Mark. Gut, ich kaufe das Kleid. Auch kaufen, blau, braun, brauchen, grau, Frau, Kaufhaus. Eine, Eis, Kleid, Weiß, Preis, 30, 1, 2, 3, Kreide, Wein, Zeitschrift, Zeichnen, Schreiben, Heißen. Fräulein, teuer, 9, Deutsch. Aber großes Ende, oder? Deutsch und anfängt's mit dem braunen Mantel. Das passt heute wieder in die Sendung. Seem the same. I'm acting funny. I don't know why. Excuse me and I'll kiss the sky. Bubble is all around. Don't know whether I'm coming up or down. I'm happy. I'm happy. Who's put a spell on me? I'm a harpy. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht. Die schönste mir bekannte Coverversion eines Hendrix-Songs. Die Shaman, The Shaman, Purple Haze. Großartig. So, wir müssen, können natürlich noch ein bisschen kurz aufregen. Tag, hallo? Hallo? Ey, spiel nicht Musik vor Iranda, sag was. Hey! Singt der oder hört den fremden Sender oder was? Oder spinnt der? Ich glaube, der spinnt. Tschüss. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Peer. Tag, Peer. Tag, schön. Willst du dich noch kurz aufregen? Ja. Ja? Schön. Ich mache mal das Radio leider, damit es keine Rückkopplung gibt. Ja? Ist ja ein Ding. Nee. Nee, nicht ist ein Ding sagen ja, und so eine Geschichten. Es sind noch sieben Leute in der Leitung. Jetzt haben wir alle keinen Bock mehr. Guck mal an, naja. Ich bin zu sehr aufgeregt, darüber, dass sie nicht rangekommen sind. Ja, wahrscheinlich. Worüber willst du dich aufregen? Ja, manchmal rege ich mich über dich auf. Das ist doch ein guter Anlass, das ist doch ein netter Anlass, ein sympathischer Anlass, oder? Sich aufzuregen. Ich habe die Möglichkeit, ich hänge nicht im Auto und kann sogar anrufen. Kick mal sonst, wenn man sich sonst aufregt, dann regt man sich da meistens über eklige Sachen auf und so, oder? Ja, oder über Klischees. Ja, oder über Schwachsinn oder so abstoßende Sachen. Und bei mir hast du was uneklig nicht abstoßend ist. Naja, zum Aufregen. Vielleicht ist das jetzt schon wieder zum Aufregen. Quatsch! Das war jetzt einfach nüchterne, sachliche Versuchen, die Beine auf so einen argumentativen Boden zu kriegen. Worüber riechst du dich denn da auf, wenn du dich da aufregst? Ja, zum Beispiel das mit diesem braunen Mantel da. Ich meine, vielleicht könnten wir einfach viel leichter leben, wenn dann nicht mal irgendwelche Typen kommen und sagen, ja, aber damals und so. Aber sag mal, worüber, regst du dich jetzt über mich auf? Nein, aber über Klischees. Das war hier manchmal Klischees. Hörspiel. Ist auch das dein Job? Naja, nee, überhaupt ist ja nicht mein Job, sondern ich bin ein großartiger Verteidiger des Klischees. Klischees sind doch wichtig. Vorurteile sind doch... Um Leute zu provozieren. Nein, nicht überhaupt, ja nicht, sondern Klischees und Vorurteile braucht man doch, um sich in der Welt zu orientieren. Man kann sie ja dann immer noch abbauen oder relativieren oder umkippen, aber erstmal braucht man die. Aha. Ja, vielleicht irgendwann mal kann man aber sein eigenes Klischee dann selber machen. Nee, man muss doch erstmal sehen, ach, kick mal, das ist ein Ausländer und dann kann man genauer hinkicken und feststellen, was für einer das ist. Ob jetzt, sagen wir, ein Araber ist, ein Pole oder ein Türke. Und dann kann man feststellen, dass das irgendwie ein Netter ist oder dass das ein Idiot ist. Oder da sieht man, ach, Kickmann ist ein Sachse, so wie er sich anhört. Ja, und ach, hör mal an hier, der Anrufer, der hat da so voll einen nasalen Ton. Da geht man doch erstmal auf Distanz. Da denkt man doch, das ist so ein nörgelnder, intellektueller Besserwisser. Und dann stellt man fest nach dem Gespräch, großartig, mein Klischee hat wieder nicht gestimmt. Aber erstmal braucht man das doch, um in so ein Gespräch zu kommen. Sicherlich. Ja. Wird ja keiner anrufen, ne? Außerdem, das war so zufällig. Also diese jetzt eben diese Deutsch für Deutsche, das fängt wirklich, ist doch toll, oder? Das fängt an mit brauner Mantel und endet hinten auf Deutsch. Das sind doch also unvermutete Zusammenhänge. Ich hab's mir vorher ja nicht angehört. Und hab mich dann gefreut, dass das auf einmal doch irgendwas zu tun hat mit der Sendung möglicherweise. Ja. Nee, aber was mich wirklich aufregt, ja. Und ich werde es nie verstehen. Und ich habe hier arbeite in einem Büro und die Leute verstehen es auch nicht. Dass gewarnt wird vor Schwarzfahrern. Also vor Kontrolle für Schwarzfahrer, ja? Ja. Weil sie meinen es aber zu rechtfertigen damit, dass vor Blitzern auch gewarnt wird. Aber es ist doch Quatsch. Setze ich mich in ein Auto, da fahre ich doch nicht potenziell schnell. Ich kann zwar jederzeit langsam fahren oder ich fahre langsam. Aber als Schwarzfahrer, sobald ich die U-Bahn betrete, bin ich doch die ganze Zeit, bis ich wieder auf der Sperre gehe, Schwarzfahrer. Und ja, aber wenn du im Auto sitzt und zu schnell fährt, bist du die ganze Zeit jemand, der zu schnell fährt. Ja, das kann ich doch aber individuell regeln. Ich bin doch, ich den Schritt. Ja, aber du hast ja auch, mach ich doch selber. Ja, du hast doch aber auch die Möglichkeit, zu vermeiden, ein Schwarzfahrer zu sein. Egal, ob das nur anständig, gut oder nett oder sympathisch ist oder ja, nicht. Ja, aber du weißt, dass du eigentlich was Verbotenes tust und die werden noch gewarnt. Das finde ich geil. Eigentlich ist es eine Frechheit. Werden doch alle gewarnt, die Schwarzfahrer und die Schnellfahrer, oder? Ja, du begreifst es auch nicht. Nee, ich versteh nicht, was du meinst. Du willst, dass die nicht gewarnt werden? Ja. Sondern, dass sie abkassiert werden? Ja, genau. Und du willst, dass die Schnellfahrer schnell fahren und die blitzt werden? Nee, die Schnellfahrer, die können ja jederzeit langsamer fahren. Sie wissen ja, sobald sie der Tacho über 50 geht, dass ja. Sie was verboten ist. Und jetzt wissen sie, da und da wird geblitzt und das hat möglicherweise, also ich will jetzt nicht verteidigen, diese Ansagen, aber möglicherweise den Effekt, dass sie langsamer fahren. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Effekt, der erreicht werden soll. Und bei den Schwarzfahrern soll vielleicht erreicht werden, dass sie dann bezahlen. Ja, das kann sein. Oder aber, sich clever aber anstellen. Überspitzt, ja. Da sagt die Polizei so, heute sind in der Turmstraße verstärkt Streifen unterwegs, überfallt man nicht die Sparkasse. Das ist doch überspitzt. Ja, und du würdest aber lieber denken, erstmal schön die Sparkasse überfallen lassen, geil, zack. Kann man auch die Tankstelle in der Bernauer Straße überfallen oder so. Also meinst du, dass es so funktioniert? Nee, aber irgendwo pervertiert es, weißt du? Die betrügen ja eigentlich. Tut mir leid, ich kann da deine Aufregung gar nicht teilen. Ach schade, eben wolltest du, sag mal, du bist aber auch ein Ausweicher, eben wolltest du dich noch über mich aufregen. Ja, und jetzt riecht es richtig, ich mach doch keine Blitzer. Ich mach doch keine Blitzeransagen. Das lassen wir mal anderen. Ach du Mensch, du sag doch wenigstens nochmal irgendwie so zum Schluss irgendwie, du Idiot oder irgend sowas. Dass man jetzt ein bisschen deine Empörung, also nicht unbedingt teilt, aber wenigstens... Ich habe die Radiosendung nur, sag ich mal, eine Viertelstunde jetzt verfolgt. Ich kann mich nicht genug drüber aufregen. Na dann hör mal nächsten Dienstag wieder ab 22 Uhr, dann liebst du ja die volle Dröhnung, 3 Stunden. Was denkst du, wie du dich aufregen kannst hinterher? Ist, ja. Ich habe jetzt kurzerhand einen Studienplatz in Kiel bekommen und war jetzt am Wochenende, habe mir das angeguckt, habe es mit Entsetzen festgestellt, erstmal, dass es dann nur 2 Radiosender gibt und ja. Die sind so kommerziell so wie... Dann musst du dir vielleicht eine Satellitenanlage kaufen. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich soll mir ein Kabel holen, aber das ist ja auch im Radio immer ganz schwer mit dem Kabel. Aber Satellit geht ja auch. Du kannst es ja auch auf Satellit hören. Ja, das macht sich gut, so eine Schüssel auf dem Auto. Das ist doch klasse, wa? Das hört sich dann ungefähr, hör zu, das hört sich so an. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. Großartig, oder? Finde ich gut. Siehst du? Das mache ich. Zack. Dann kann ich mich auch weiter über dich aufregen. Dann kannst du dich auch weiter aufregen. Ja, und kannst ruckzuck in einer halben Stunde Klischees bilden. Zum Beispiel, dass der Typ ein Idiot sein muss, ein kompletter. Ja. Merkst du? Du, Klischees vermeiden. Geh mal lieber auch davon aus, dass das Ganze netter ist. Diese Vorteile, mittlerweile bin ich schon so alt, die entweder bestätigen sie sich oder ich spreche nicht von Vorurteilen, sondern von Erfahrung. Ja, naja, aber das ist doch Etikettenschwindel. Naja, vielleicht suche ich auch so lange, bis ich... Wie das doch irgendwie, wie 3 so Klebestreifen auf dem Pullover und behaupten, es ist eine Adidas-Jacke. Und jeder weiß, dass es nicht so ist, dass es bei dir nicht Erfahrungen sind, sondern Vorurteile. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. So, dann machen wir jetzt nochmal ganz ruckzuck, ganz schnell Durchlauf. Der Kollege Lücke wird ja, glaube ich, nichts dagegen haben, oder? Nee, der sieht nicht so aus, wie wenn er ausrastet oder sich aufregen will. Hallo? Hallo? Oder nicht? Hallo, da? Schnell noch eine Aufregung? Hey! Muss ja nicht sein. Da noch eine Aufregung? Hoch nicht. Hallo, hier? Hallo? Hallo? So, Baby, du kannst dich jetzt ganz... Definitiv. Ich bin aus Reinsdorf und ich wollte mich mal aufregen. Ja, mach. Ja, mein Kater, ich habe ihn heute kastriert und der schreit schon unentwegt und ich komme nicht zum Schlafen, ey. Ist unmöglich. Ey, sag mal, du hast Probleme. Versuch dich doch mal nicht in die Situation des Katers zu versetzen. Da regst du dich auf? Denkst du nicht, dass der Kater Anlass hätte, sich aufzuregen? Ja, klar. Ich meine, der hat... Ey, weißt du, wie das kastriert zu werden? Ist hart, glubbet mir. Ja, aber... Und da schreit man schon mal eine Nacht. Na, hörst du Miauzen? Nee, ich bin voll auf Seiten des Katers. Merkst du? Na toll. Aber der stritzt doch und das stinkt doch und Ach Mann. Da gehen sich meine Eltern dann nochmal auf und nein, mein Vater war schon so weit, den fast da zuzuschlagen und haben uns halt durch. Ach, das ist ja echt, das ist ja eine Alternative, die ihr dem Kater da bietet. Totschlagen oder kastrieren lassen. Ich bin dankbar, nicht Familienangehörige eurer Familie zu sein. Na, lass mal. Okay, oh Mann, die arme Katze, ich halte die irgendwie kaum aus. Geh mal hin, tröste den mal. Naja, das ist ja die Scheiße, ich darf den nicht rauslassen und das muss ich jetzt 3 Tage ertragen. Mann, du bist fies und gemein und eklig und widerlich und abstoßend. Hierhin den Kater trösten, ey, der hat echt ein Problem jetzt. Na, mein Bruder ist ja, der tröstet den. Naja, vielleicht tröstest du den auch mal. Na, ich tröste ihn schon die ganze Zeit. Ja, du jammerst drum, dass du nicht einschlafen kannst. Von einer Stunde war er noch. Ah, junge Frauen können so herzlos sein. Oh, danke. Ja, tschüss. Mit aller Missbildung sag ich dir jetzt, tschüss. Tschüss. Und ich wünsche dir, dass du nicht schläfst, dass du 3 Tage lang nicht schläfst, damit du hast nicht mal ansatzweise 10% von der Ahnung, wie es ist, kastriert zu werden. Da hast du bloß deine Ahnung, wie es ist, 3 Tage nicht zu schlafen. Tschüss. Jetzt aus Erfahrung, wa? Danke, tschüss. Mann, oh Mann. Fies. Hallo, schnell hier noch eine... Ja, gut, hier noch eine kurze Aufregung? Ja. Also, Ganz schnell. Was? Ganz schnell. Ja, die Tante mit der Katze ist ja furchtbar, ja. Ist schrecklich, oder? Kater kastrieren kannst du, ist völlig sinnlos. Ja. Weil der macht ja nichts, ja. Vor allem in deiner Wohnung ist es absolut abartig. Und der Blitzertyp, ja. Ja. Oh, also den sollten sie, wenn er nach Kiel fährt, in jeder Baustelle auf der Autobahn mit 60, ja, wenn er sich so reinrollen lässt, sollten ihm jedes Mal einen Führerschein entziehen. Aber super, volle Aufregung nochmal. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Das kam sehr authentisch rüber. Hallo? Hier noch eine Aufregung? Da nicht? Hier noch vielleicht? Hallo? Hallo? Ja? Ja, hallo, ist der Micha. Micha, jetzt spiel nicht so aus, aufregen. Naja, ich krieg mich über diese ganze braune Brühe hier in Berlin auf. Gut, das ist eine präzise Ansage, die war politisch korrekt. Hallo, hier noch eine Aufregung? Hey! Wir beide heute so ehrlich und offen waren, habe ich noch ein ganz Geschenk für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Marco, bist du mal so nett und bringst uns da kleines Geschenk herein? Na, so klein ist es eigentlich gar nicht. Rosa, ich würde dir gerne den Marco mal ausleihen, aber das geht nicht. Warum denn nicht? Der gehört zur Requisite und ich streng unter Naturschutz. Ich kann mir vielleicht auf den Schuh. Hast du denn schon reserviert, den Marco? Na, darüber sprechen wir alle mal. Aber was ist denn jetzt? Hallo, wer ist denn da? Kannst du mal erklären? Darf man das ins Publikum schmeißen, oder? Leider nicht. Bitte kaputt. Gut, dann muss ich mich jetzt langsam hier ausblenden. Tschüss. Das war aber ein netter Beitrag. Hallo? Ich wollte mich über die ganzen Kontrollen in der S-Bahn aufregen. Gut. Hallo, hier noch aufregen? Hallo? Mann. Hallo, da noch Aufregung? Hallo Kutter, du bist noch nicht zu Hause. Mensch, da kann ich mich schon wieder aufregen. Ich war ab zu Hause zu Frau und Kind. Gut, danke. Tschüss. Hallo, hier noch eine Aufregung? Ja, hier ist nochmal Michael. Ich krieg mich auf, dass die Scheißsendung schon wieder vorbei ist. Gut, schön aufgeregt. Hallo, da noch? Ja, ich reg mich auf, weil ich immer noch nicht weiß, von wem die Winterreise ist. Das Stück, was du immer am Ende der Sendung spielst. Von wem? Von Schubert ist es? Ja, aber die Aufnahme, von wann die Aufnahme ist, von wem? Ach, von wem? Na hier, Olle Lorenz. Wie heißt der mit dem Vornamen? Dingschen Lorenz, Norman Schettler am Klavier, glaube ich. Alte. Norman Schettler. Am Klavier, alte Zonenaufnahme. Siegfried Lorenz heißt der. Ah ja. Gut, tschüss. Okay, tschüss. Ist auch gleich zu hören. Denn MC, are you ready? Hallo? Ready. Ready. Da, letzter Aufreger. Hallo? Ja? Also ich könnte mich über meine Freundin aufregen. Die heißt Morkel, weil der ist ständig besetzt. Das kotzt mich richtig an, als wenn die vergessen hat, einen Hörer aufzunehmen. Nee, die versucht die ganze Zeit hier anzurufen. Die hat doch ja nichts zum Aufregen. Mein Lieber, die kannst du abschreiben, die Freundin. Nein. Doch, die träumt jetzt nur noch von mir, bin ich ganz sicher. Von allen anderen, was? Okay, tschüss. Ciao. So, das war jetzt die letzte Aufregung. Ich verabschiede mich nächsten Dienstag, 22 Uhr, gibt's wieder einen Sprechfunk. Und jetzt gibt's erstmal Night Flight mit MC Lück. Ich muss nämlich nach Hause zu Frauen, Kindern und... Katzen und irgendwie kicken, ob ihr blitzt wird unterwegs und mal die Fahrscheine kontrollieren und lauter so Sachen, was man eben so zu tun hat. Außerdem noch tschüss. Wenn Fritz im Videotext, dann ORB-Tafel 401.